Nee, Quatsch. Schreib's bitte auf. Da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da. So, lang genug gewartet, Bloy. Ich habe jetzt gesessen die ganze Zeit und habe überlegt, schaffen wir das? Komm, wir schaffen das. Wir schaffen das. Ich hatte ja gesagt, ich habe so einen kleinen Einstieg. Du hast einen kleinen Einstieg. Mach so. Leute, die uns öfter hören, wissen, es gibt so eine gewisse Tradition in unserem Podcast, dass wir hin und wieder, also nicht wir, sondern hin und wieder Johannes, auf seiner Ukulele Stücke spielt, die zu der Episode passen, die wir machen. Zum Beispiel, wenn ihr vor 3 Wochen gehört habt, haben wir Indiana Jones gemacht und der hat ganz toll John Williams gespielt. Ganz toll. Und, Note für Note. Es gibt auch so ein paar andere wirklich schöne Musik- und Gesangseinlagen und deswegen wollte ich einfach mit der Frage starten, Johannes, welche Monteverdi oder welche Puccini-Arie hast du denn für heute für uns vorbereitet? Aber auch nur, weil du es aus der Werbung aus kennst. Aus der Werbung, natürlich. Und ich kann dir nicht sagen, wie es heißt und von wem es ist. Ich weiß nicht. Es ist wirklich traurig. Wir sind hier zwei Opernbanausen, oder? Also vielleicht auch gleich so die nächste Gretchenfrage. Wie hältst du es mit der Oper? Ich glaube, ähnlich wie ich, oder? Sag du erst mal. Also ich bin in einem Haushalt groß geworden, in einem bildungsbürgerlichen Haushalt, wo Oper sehr groß geschrieben wurde. Mein Vater war großer Opernfan und hat das auch regelmäßig gehört. Ich habe als Kind die Zauberflöte gesehen. Ja. Nicht im Theater, sondern als Film. Ich glaube sogar die Ingmar Bergmann-Verfilmung. Das fand ich echt schön. Okay. So als junges Kind. Das war witzig und putzig und auch ein bisschen gruselig. Und dann hatte ich einfach nie groß Kontakt zu klassischer Musik und Oper. Und ich hatte mit 15, 16 ein Theaterabo von unserem Stadttheater, vom Saarbrücker Staatstheater. Hm. Und das waren fast nur Theaterstücke, Gott sei Dank, für die Jugendlichen. Aber da war einmal auch Othello dabei. Ja. Und dann habe ich mich als 16-Jähriger wahrscheinlich so 3 Stunden durch Othello gequält. Oh. Das war echt hart und echt langweilig und einfach nur ermüdend. Oh nein. Und damit endet so ein bisschen meine Opernbegeisterung, die nie wirklich angefangen hat, was auch wirklich schade ist. Ja, Plor, hast du denn nie versucht, mit 16 ist klar, man sitzt in der Oper und denkt sich, what the fuck, gib mir ein PlayStation. Aber doch nicht mehr als, was ich Ende 20, Anfang 30-Jähriger. Das ist doch etwas, was sich entwickelt. Das muss man doch ab und zu abklopfen, Plor. Ich habe das auch immer mal wieder abgeklopft, auch jetzt wieder, im Zug des Films, den wir nachher besprechen werden. Ja. Nachher klingt so in so weiter Zukunft. Das ist die Episode. Wir sind in dieser Episode. Wir sind in dieser Episode. Wir werden heute über fucking Opern reden. Da kommen wir nicht drum herum. Und ihr müsst da mit uns zusammen durch. Ja. Ich habe es immer mal wieder versucht und es hat aber nie so richtig gecatcht. Also ich meine, ich verstehe, glaube ich, warum viele Menschen wirklich tief berührt sind von Opern. Ja. Und ich glaube, ich würde mir das auch für mich selbst wünschen, ein bisschen mehr. Es hat nie so richtig Klick gemacht. Hm. Wie ist denn bei dir? Also folgendes. Ich mag ja Musicals. Das heißt, ich habe mit Gesang an sich durchaus, ich habe da einen Softspot für. Oper ist natürlich eine andere Geschichte. Mit Oper habe ich auch nicht so wahnsinnig viel zu tun gehabt, bis ich eines Tages ein Projekt hatte, in dem ich als Schauspieler und als Comedian zu tun hatte, wo wir so eine Mischung aus verschiedenen Künstlern waren und da war eine Opernsängerin dabei und wir haben eine Szene geprobt, die Opernsängerin hatte vorher nicht gesungen und ich hatte mit Oper nichts zu tun und wir haben eine Szene geprobt, wo sie dann plötzlich neben mir angefangen hat, 100% zu geben und der Probenraum war, passten 10 Leute rein, aber sie hat gesungen, als wären es 1000 Leute. Ja. Und ich bin emotional umgekippt. Das ist schön. Das ist was ich auch auf jeden Fall sagen würde. Wenn ich jemanden höre, egal ob Mann oder Frau, die eine Arie singt aus einer Oper live, dann kriege ich auch eine Gänsehaut. Das ist krass und es macht auch wirklich einen Unterschied, ob ich es im Fernsehen nehme, weil man hört das ja immer mal wieder im Fernsehen. Ja. Wie gesagt, sehr oft in der Werbung benutzt oder in Filmen. Ja. Aber wenn man live jemanden sieht, der ohne Mikro, ohne alles sowas gesanglich darbietet, dann ist das schon krass bewegend, das stimmt. Und es war wirklich krass. Ich war völlig fertig mit den Nerven, hab's irgendwie geschafft, weiter zu probieren und hab mir nichts anmerken lassen, aber es war so, oh mein Gott, ich muss wissen, was dahinter steckt. Hab mich aber dann auch wiederum vom Leben ablenken lassen und hab nicht groß angefangen, mich da reinzustürzen oder sowas. Bis dann dieser Film auf einem Festival, auf dem ich war, über den Weg gelaufen ist, und zwar in Hof und dann nochmal in Bremen als Wiederholung. Aber ich habe mit denen in Bremen nicht nochmal anschauen können, weil andere Filme dazwischen gekommen sind. Deswegen bin ich froh, dass der Kinostart jetzt war und wir zusammen reingehen konnten. Und ich war, als der Film mir dann über den Weg gelaufen ist, in Hof auch nochmal überwältigt. Was mir aber, glaube ich, auf großer Bühne zwischen eben 1000 Leuten nicht so passieren würde. Ja. Weil ich glaube, dass die Unmittelbarkeit fehlt, die durch ein großes Auditorium einfach verloren geht. Mhm. Weswegen ich glaube, dass der Film mich gecatcht hat und meine Kollegin mich gecatcht hat. Weil das quasi direkt vor meiner Nase passiert ja. ist. Und da bin ich großer Fan von Oper. Aber ins Opernhaus zu gehen, also ich habe es dann zwischendurch ein, zwei Mal geschafft auch, hat mich nicht so gecatcht wie diese Varianten. Ja. Wir reden heute über Orphea in Love aus dem Jahr 2022 von Axel Ranich, der selbst auch nicht nur Film, sondern auch Opernregisseur ist. Ja. Und der, ich glaube, der auch ein bisschen froh wäre, wenn er das hören würde, was du gerade sagst. Sein Film hat ja offensichtlich auch das Ziel, genauso Leute wie uns, die nicht viel Ahnung haben von Opern, abzuholen und zu zeigen, hey, es gibt hier eine ganz eigene, schöne, faszinierende Welt. Für mich ist es immer schwierig, dass ich habe so das Gefühl, die Einstiegshürde in klassische Musik und in Opern und, und alles, was man unter E-Musik subsumiert, ist extrem hoch. Und ich kenne mich halt wenig mit Musiktheorie aus. Ja, ich auch überhaupt. Ich höre nicht den Unterschied zwischen einer Renaissance- und Barockoper. Ja, und das, du hast jetzt aber auch zwei Sachen genommen, die wirklich nah aneinander dran sind. Und das macht es natürlich hart. Und dann zusätzlich gibt es natürlich auch noch eine Sprachbarriere, weil die meisten klassischen Opern, die groß sind, sind in Italienisch. Ja, ja, gut. Oder Französisch. Und ja. Aber wie gesagt, die Frau, die neben mir stand und plötzlich gesungen hat, ich habe nicht auf den Text geachtet. So, ja. Es geht dabei nicht um den Text. Ja. Und natürlich, wenn man den ganzen Abend in der Oper sitzt, möchte man wissen, was passiert denn da eigentlich. Aber eigentlich geht es um die reine Emotion. Ja, und das ist auch geil und das funktioniert auch. Das ist jetzt total blöd, wenn ich das sage, weil das ist so wirklich so die mainstreamigste Mainstream-Variante überhaupt. Ja. Aber mich kriegt total Paul Potts, der vor 10 Jahren bei dem Superstar, whatever, bei dieser amerikanischen Castingshow auftritt und dann ich weiß nicht mal was er singt, aus Tristan und Isolde. Ich weiß es auch nicht. Aber das kriegt mich halt auch irgendwie, also so, ja, ich verstehe das. Ich kann auf jeden Fall diese Faszination an gutem klassischen Gesang und der gerade eben dieses Opernhafte hat, also auch irgendwie eine Geschichte im Gesang erzählt, Emotionen im Gesang erzählt, das kann ich nachvollziehen. Und das kriegt mich auch immer wieder. Aber eine ganze Oper ist halt auch nochmal was anderes, ne? So 2 Stunden, 3 Stunden. Ja. Ja, man macht ja dann, wenn es um Erzählung und Musik geht, den Unterschied zwischen einem Rezitativ und einer Arie, soweit ich das jetzt mitbekommen habe. Jetzt legen wir voll los mit Theorie. Das heißt, wir sind in den Arien, die dann, gar nicht die Handlung so sehr vorantreiben, sondern tatsächlich die Gefühle einfach ansprechen sollen. Und das Rezitativ ist dann dazu da, die Handlung voranzutreiben. Ja. Wie die Unterschiede dann konkret in der Ausführung aussehen, kann ich dir nicht wirklich sagen. Aber das ist so mein theoretischer Hintergrund, den ich so ein bisschen gebracht habe. Plor, du schielst die ganze Zeit auf den Tee, möchtest du Tee haben? Ich hatte Angst, dass der Beutel noch nicht draußen ist. Deswegen habe ich so drauf geschielt. Aber offensichtlich hast du an alles gedacht. Ich habe an alles gedacht. Gott sei Dank, Johannes. Ja, danke, ich hätte sehr gerne Tee. Okay, ich kümmere mich mal. Du darfst gerne darauf eingehen, auf den Unterschied zwischen Rezitativ und Arie. Ich wollte nochmal betonen, also ihr habt heute eine Episode von 2 Nicht-Opernkennern, die über einen Film reden, der explizit sich mit Opern beschäftigt und die Liebe zur Oper in jeder erdenklichen Form ausdrückt. Nämlich Axel Ranich hat mit der Bayerischen Staatsoper zusammen diesen Film gemacht. Und der Hintergrund war tatsächlich, sie wollten eigentlich kleine Werbevideos haben. Ne? Intendant der Staatsoper. Serge Dorny, genau. Seit 2021 Intendant der Staatsoper, hat zu Axel Ranich gesagt, du, wir hatten doch mal vor 20 Jahren, gab es doch schon mal so ein Projekt, wo so kleine Vignetten gedreht wurden, wo Arien in Kurzfilmen gezeigt wurden. Lass uns doch sowas nochmal machen, um ein bisschen Werbung zu machen für die Oper und speziell für unsere Oper. Und Axel Ranich, der halt nicht nur Opernregisseur ist, sondern auch Filmregisseur, hat gesagt, nee, da will ich einen ganzen Film machen. Ja, man muss dazu sagen, dass er vorrangig eigentlich auch Filmregisseur ist. Axel Ranich hat als Filmregisseur angefangen. Ja. Yeah. Und dass er dann in Richtung Oper, Theater und so weiter gegangen ist, ist natürlich seiner Liebe zur Musik und zur Oper zu schulden. Vielleicht kann man da auch ein bisschen drauf eingehen, weil Axel Ranich ja nicht umsonst die Oper jetzt wählt als Ausdrucksmittel, sondern schon einfach als Kind sehr stark damit in Kontakt gekommen ist. Er ist Kind zweier Sportler. Er ist das dicke Kind, zwar eher Sportler, wie er selbst wie sagt. Wie er selbst sagt. Es gibt einen wirklich, um das gleich reinzuwerfen, es gibt einen wirklich tollen Podcast mit ihm zu dem Film jetzt. Ein Talk-Podcast, wo er zu Gast ist. Und zwar, hilf mir Johannes, im Indie-Film-Talk ist er zu Gast. Und da redet ganz liebe Grüße an Eugene an der Stelle. Und da redet er über seinen Film, aber auch über seine Vita. Erstmal so grundsätzlich, was für ein grundsympathischer Typ. Ja, unglaublich, oder? Das ist so ein netter Kerl. Und ja. er erzählt einfach aus seinem Leben und wie er zum Filmemachen gekommen ist und zum Opernmachen und was ihn daran begeistert. Ja. Und er ist einfach super witzig, super sympathisch, total offen und es macht einfach Spaß, ihm zuzuhören, wie er von seiner Arbeit erzählt. Man will fast jetzt im Podcast von ihm als der Kumpel Axel reden. Ja. Obwohl, also wir kennen, ich habe Axel Ranisch ab und zu mal bei Veranstaltungen gesehen, wo man als Schauspieler einfach auftaucht, weil er einfach in der Szene drin ist. Ich habe ihn in Hof auf der Bühne gesehen, wie er ein bisschen was erzählt hat. Solche Sachen. Aber ich kenne ihn nicht wirklich. Aber man hat nach dem Podcast das Gefühl, Kumpel zu sein. Es ist so süß. Man wäre gerne befreundet mit ihm. Wirklich, man wäre wirklich gerne befreundet mit ihm. Also er hat erzählt, dass er sich schon ab 6 für klassische Musik interessiert hat, während seine Eltern eigentlich wahrscheinlich wollten, dass er sportlicher... Sie also haben ihn sogar in ein Wasserballteam gesteckt und er sagt, das war keine gute Idee, das hat keinen Spaß gemacht. Ja, das Wasserballteam, oh Gott. Und dann hat er mit 16 Klavierunterricht bekommen und hat 2 Jahre lang fanatisch an diesem Klavier gesessen und hat gespielt und gespielt und gespielt und wollte eigentlich auch in Richtung Musik gehen, aber dann gab es irgendwie den Theaterkurs, den er dann doch auch interessant fand. Der war aber leider schon voll, der Theaterkurs, also ist er zum Videokurs gegangen und hat dann dort in diesem Videokurs, in diesem Workshop, seine ersten 3 Kurzfilme gemacht und damals eben noch anders, ne, als heute, nicht so fancy digital, sondern da muss man noch mit in der Band. Ja, mit Band, wo man dann so VHS über Spielversionen, ne? Man spielt eine VHS-Kassette auf die andere und drückt im richtigen Moment Stopp und Play, damit man die richtigen Sachen aneinander schneidet. Ich habe sowas auch gemacht als Kind. Ja. Genau. Das ist wirklich dreckige, harte Arbeit. Ich hab mich so oft in dem Interview wiedergefunden. Er ist ja auch unsere Generation, ne? Er ist 83 geboren. Ja, er hat unser Alter. Ja, und es ist so schön, weil man das Gefühl hat, okay, man hat irgendwie den gleichen Erfahrungshintergrund. Nur hat er ein bisschen mehr draus gemacht, verdammte Scheiße. und er hat ja nebenbei auch als Pädagoge, Medientheaterpädagoge gearbeitet und hat unter anderem verschiedene Gruppen von Leuten betreut. Also er hat gesagt, sie waren im Gefängnis und haben mit Sträflingen gearbeitet und mit behinderten Kindern und so querbeet und haben eigentlich da auch schon das gemacht, wofür er dann später berühmt werden sollte, nämlich improvisiert. Sie sind irgendwo hin, haben geguckt, was für Leute haben wir da, was können die, was können wir mit denen machen, wie kriegen wir da einen schönen Film innerhalb von einer Woche zusammengestellt. Und das führt ja auch so ein bisschen zu seinem Diplomfilm, den er dann als Abschlussarbeit gemacht hat auf der Hochschule für Film und Fernsehen, der Konrad-Wolf-Schule. Sein Abschlussfilm war nämlich Dicke Mädchen aus dem Jahr 2011. Es ist total schön, Ihnen dabei zuzuhören, wie er erzählt, wie das Ganze zustande gekommen ist. Mit seiner Oma? Ja, mit seiner Oma und die ja eigentlich keine Schauspielerin ist und er dann einfach gedacht hat, na, wenn die das da in der Wohnung machen und sie die ganze Zeit in der Wohnung ist, warum bauen wir sie nicht ein? Der Ursprung nochmal zurück, einen Schritt gemacht, er war ja auf der Schule und wollte seinen Abschlussfilm machen und dann waren die ganzen klassischen Wege, nämlich Drehbuch schreiben, Idee wälzen und das hat er auch alles gemacht. Er hat irgendwie Drehbuch geschrieben und dann gab es noch einen Draft und noch einen Draft und noch eine Veränderung, weil hier noch jemand gesagt hat, nee, das geht nicht und hier noch jemand gesagt hat, nee, das geht nicht, weil die Produktion, die er sich gesucht hatte, natürlich auch eigene Vorstellungen davon hatte und dann hat er irgendwann keine Lust mehr drauf gehabt, beziehungsweise hat dann gesagt, ach komm jetzt, also bevor wir jetzt noch 2 Jahre daran sitzen, die haben nämlich Ewigkeiten daran rumgedoktert, ziehen wir jetzt einfach los. Und machen das wie damals, wie ich damals mit Jugendgruppen einfach losgezogen bin und mit den vorhandenen Gegebenheiten gearbeitet habe und daraus einen Film zu machen und zu improvisieren. 500 Euro, ein bisschen mehr war es. Ja, ich weiß nicht mehr die genaue Summe, aber es war um die 500 Euro und damit wurde er unfreiwillig quasi zum Vater des German Mumblecore. Ja. Da kommt man neben Opa zum Zweiten, womit ich bis jetzt noch gar keinen Kontakt hatte. Es gibt dieses Mumblecore-Genre offensichtlich schon seit sehr lange. Mhm. Ich bin durch dich, Johannes, auf diesen Begriff überhaupt erst gekommen, dass der auch so ein filmischer Begriff ist. Und kommt aus den USA und ist dann aber nach Deutschland gewandert und wurde dann um dieses German erweitert, German Mumblecore. Ja. Und er gilt mit Dicke Mädchen als der Erste, der das gemacht hat in Deutschland. Ne? Man kann Mumblecore gut auseinandernehmen. Ne? Mumble im Sinne von Nuscheln und Core im Sinne von Hardcore-Nuscheln. Ne? Mhm. Mumblecore. Und das kommt natürlich erst zustande, wenn in Amerika die Mikros gut genug sind, dass die Schauspieler anfangen können, in ihren vorhandenen oder nicht vorhandenen Bart hinein zu brummeln und zu denken, ach, es wird schon ankommen, der Tontechniker macht das schon. Und dann hast du teilweise Strecken, wo du nicht so richtig verstehen kannst, was der Schauspieler da sagt, obwohl wir uns heute auch als Schauspieler sehr stark darauf verlassen. Es gibt teilweise wirklich Spielpartner, die sich so stark darauf verlassen, dass man als Schauspieler da vor dem, so 2 Meter vor einem steht und man versteht das Stichwort nicht, weil der so in sich hineinbrubbelt, weil das irgendwie intimer ist dann im Ton, dass ich als Schauspielkollege nicht mehr höre, was er da sagt und auch gar nicht reagieren kann. Was total dämlich ist, was auch der Situation nicht wirklich hilft. Aber es gibt große, große Verfechter dieser Technik, sehr leise in sich hineinzuspielen. Um eine Publikumsperspektive aufzumachen, von den ganzen RegisseurInnen, die da genannt werden, kenne ich vor allem Greta Gerwig, die eine großartige Regisseurin ist, ja, und deren Filme ich schon seit langer Zeit immer wieder gerne schaue. Also Lady Bird ist natürlich so ihr berühmtester Film, der ja auch hochprämiert war mit zig Auszeichnungen. Aber die hat davor auch ganz tolle Filme gemacht. Frances Ha, um mal einen hervorzuheben. Und wenn ich den richtig in Erinnerung habe, glaube ich, habe ich so ein ganz gutes Gefühl dafür, was Mumblecore ausmacht. Nämlich, dass es sehr viele ausladende Dialoge gibt, die auch viel mit Adlib frei improvisiert sind. Ja. Und die Handlung irgendwie auch vorantreiben, die auch wichtig sind für die Handlung. Mhm. Und vielleicht ist das der wesentliche Unterschied zu anderen Talk-Movies, wie man sie zum Beispiel von Richard Linklater kennt. Der hat ja auch so Filme gemacht, in denen viel geredet wird, dass sie mehr Substanz haben und ein bisschen mehr das Gefühlsleben der ProtagonistInnen nach vorne kehren. Mhm. Das ist bei Linklater hat, glaube ich, so ein bisschen dieses 90er-Ding, dass er sich ganz gerne so in diesen Nebensächlichkeiten verliert, dass sie ganz total lange über Popkultur referieren und möglichst cool und intelligent klingen, während im Mumblecore wird auch einfach mal so, werden Bagatellen gesagt, aber wir erfahren dadurch viel mehr über die Leute und haben nicht so das Gefühl, so einem Popkulturseminar beizuwohnen. Und das hat Greta Gerwig echt drauf. Also Greta Gerwigs Dialoge, egal wie viel inszeniert oder wie viel geschrieben, sind immer toll. Und Frances Ha ist wirklich einer der schönsten Talk-Movies, den ich so in den letzten 10 Jahren gesehen habe. Aber auch Jahrhundertfrauen ist auch ein ganz toller Film. Der ist ein bisschen weniger improvisiert, ein bisschen mehr klassische Tragikomödie. Und Lady Bird ist natürlich auch auf jeden Fall sehenswert. Wie sind wir da reingeraten? Wir sind bei Mumblecore und bei Axel Ranich, der mit Mumblecore angefangen hat, Filme zu machen und sein zweiter großer Film nach seiner Diplomarbeit, Ich fühle mich Disco, war halt auch dieser Mumblecore-Vertreter mit einem 12-Seiten-Skript und gefördert von Rosa von Braunheim. Er war, wie viele deutsche RegisseurInnen unserer Generation, war ja sehr stark von Rosa von Braunheim geprägt, der ihm dann auch die Möglichkeit gegeben hat, dass das Ding überhaupt produziert wurde. Und der 2013 zusammen mit Tom Tykwers Cloud Atlas Premiere hatte. Genau. Und so der teuerste Film, Cloud Atlas, das Riesenprojekt von Tom Tykwer und daneben im gleichen Kino Ich fühle mich Disco von Axel Ranich, der nur einen Bruchteil dessen kostet. Die dann wirklich während die Filme gelaufen sind, zusammengesessen haben, weil sie sich ihre eigenen Filme nicht nochmal angucken wollten und sich unterhalten haben. Ja. Und es ist so schön, diese Vorstellung, dass diese beiden Extreme dann nebeneinander Premiere haben und die beiden sitzen dann da so rauchen und oder was auch immer, weiß ich nicht, und unterhalten sich über das, was sie da gerade machen. Die dann ja doch zumindest von ihrer filmischen Sozialisation auch mehr verbindet, als man meinen könnte. Stimmt, ja. Weil Tom Tykwer ist zwar ein großer Regisseur mit großem Budget, wobei Ranich in diesem Film ja auch schon mehr. Ja. Und aber die sind beide unter Rosa von Braunheim in die Lehre gegangen, auf unterschiedliche Art und Weise. Tom Tykwer war kein klassischer Filmhochschul Absolvent. Ja. Und sie haben auch zusammen gedreht. Sie haben über Rosa von Braunheim haben sie einen Dokumentarfilm zusammen gemacht, Rosa-Kinder aus dem Jahr 2012 mit noch anderen RegisseurInnen, die von Braunheim beeinflusst waren. Das muss ich mir vielleicht mal anschauen. Den kenne ich gar nicht. Nee, kenne ich auch nicht und würde mich auch tatsächlich interessieren, weil Rosa von Braunheim einfach ein Stück deutsche Filmgeschichte ist, ganz wichtig. Ja, also Axel Ranisch hat viel mit Improvisation zu tun und darüber werden wir auch reden, wenn wir über den Film reden. Dieser Film ist kein klassischer klassischer Axel Granisch Mumblecore-Film, muss man dazu sagen. Ja. Aber es hat trotzdem im Produktionsprozess und in der Art und Weise, wie man mit Location und Zusammenarbeit umgeht, sehr viel davon und sehr viel positive Arbeitsweisen mit rübergenommen, die dazu geführt haben, dass sie überhaupt machen konnten, was sie machen wollten, weil die hatten zwar mehr Budget als diese 500 Euro beim ersten Film, aber 1,8 Millionen für dieses Vorhaben ist trotzdem noch relativ wenig. Ja, ja. Was ihm natürlich zum Vorteil kommt, ich habe das Gefühl, er war dann vor allem, also er hat natürlich halt fürs Fernsehen gedreht, aber was so große eigenständige Projekte betrifft, ja, war er dann doch eher in der Oper unterwegs, ne? Also was er fürs Fernsehen gedreht hat, war so Tatort und ja, Löwenzahn und Kinderfilme. Und dann so kreativ, habe ich das Gefühl, hat er sich in der Zeit, in den letzten 10 Jahren, mehr in der Oper ausgetobt nach seinen großen Filmen. Ja. Und das kam ihm natürlich zum Gute in diesem Film, weil er hat da einmal aus dem Fundus an Opernleuten geschöpft, die er so zur Verfügung hatte. Menschen, die er mochte, die ja, Menschen, mit denen er gerne gearbeitet hat, mit denen er auch davor schon mal gearbeitet hatte und Menschen, die ihn, glaube ich, einfach bewegt haben, wo er gesagt hat, die sind großartig als Sänger oder Sängerin, die möchte ich in meinem Film drin haben. Ja, da möchte ich natürlich gleich als erstes Miriam Mesak oder wie man das ausspricht, ach verdammt, das ist estnisch. Die Nele spielt. Unseren Orpheus. Genau. Unsere Orphea. Orphea. Und Orphea, die Schauspielerin ist eine estnische Opern- und Konzertsängerin, also Sopran, einfach Sängerin, ist mit dem Bayerischen Kunstförderpreis ausgezeichnet worden und ist seit 2020 Mitglied des Ensembles der Bayerischen Staatsoper. Und Axel Granisch hat schon mit ihr gearbeitet, allerdings nicht in Hauptrollen, glaube ich, vorher. Aber sie haben irgendwann mal eine Aufzeichnung einer Aufführung gehabt. Und dann hatte Axel erzählt, dass der sich die Aufnahmen angeschaut hat und dann festgestellt hat, dass Miriam immer spielt, was in der Oper nicht immer selbstverständlich ist. Es gibt, weil du musst wissen, dass viele Schauspieler, also eigentlich Sänger in der Oper, keine große Verbindung zum Schauspiel haben. Vielleicht eine Leidenschaft, aber das bedeutet immer noch nicht, dass man besonders gut darin ist. Das ist wie bei Musical-Darstellern, die auch nicht unbedingt immer die talentiertesten Schauspieler sind. Es gibt ganz viele tolle Schauspieler, die aus dem Musical kommen, aber die meisten, soweit ich das beurteilen kann, ketzerisch gesagt, sind schauspielerisch eher mies. Das ist halt eine spezifische Art von Spiel oder von Bühnenpräsenz, die du für eine Oper mitbringen musst. Und die unterscheidet sich doch stark von dem, ja, was wir von anderen klassischen Schauspielsparten wie Theater oder Film kennen. Ja. Und dann hast du in der Inszenierung bei der Oper ja auch ganz oft diese gesetzten Bilder, ne? Der Mann stellt sich dort an diese Kulisse, schmettert seine Arie und die Frau steht da irgendwie an einer ganz bestimmten anderen Position, um das Bild zu komplettieren, macht dann ihre Arie, während er das Bild komplettiert und dann hat man irgendwie so einen grafischen Eindruck davon, ja, ganz viel in Oper. Und dass der Sänger dann im Rezitativ vielleicht mehr spielt, ist klar. Dass er vielleicht bei der Arie mehr singt als spielt, ist auch klar, weil er dann sehr beschäftigt damit ist, ordentlich zu singen. Aber dass jemand wie Miriam anscheinend in den Aufnahmen, selbst wenn überhaupt nicht der Fokus auf ihr liegt, immer weiter mitspielt, die Szene, das kennt man nur von Schauspielern. Ja. Und dadurch ist sie ihm mehr oder weniger besonders aufgefallen und er hat gedacht, die hat so eine Präsenz und die hat so einen, man will die ganze Zeit bei ihr sein und sie spielt auch einfach die ganze Zeit mit, obwohl sie keine Not hätte auf einer Opernbühne. Das ist einfach toll und mit der muss ich was machen. Ja. Und das fand ich eine sehr, sehr schöne Geschichte, die hat er auch in Hof erzählt. Eine sehr, sehr schöne Origin-Story dieser Zusammenarbeit. Und wenn du sie siehst im Film, du siehst du das auch? Also siehst du sie als Filmschauspielerin? Ich kann voll mitgehen, absolut. Ich sehe sie als Schauspielerin und es geht so weit, dass man also ich habe es mit anderen Leuten zusammen gesehen und Leute gesagt haben, na, die kann ja eigentlich gar nicht wirklich singen, die ist doch nur Schauspielerin. Und das ist natürlich für sie als Schauspielerin dann ein Kompliment. Ja, total. Ich fand es bei ihr auch sehr auffällig, dass sie mir, ja, also als ich dann geguckt habe, wie ist ihr Hintergrund, dachte ich so, ah, okay, interessant, sie ist Sängerin, weil ich finde auch, dass sie Sie spielt so natürlich und selbstbewusst, dass man nie das Gefühl hat, man hat hier eine Sängerin, die in eine Rolle gezwungen ist, die sie eigentlich nicht ausfüllen kann. Ja, und das passiert ja oft genug, ne? Ja, dass, total. Dass Regisseure der Authentizität wegen sagen, naja, ich nehme jemanden aus dem Milieu oder aus der Berufsgruppe, die ich darstellen will, da ist mir wichtiger, dass das stimmt, als dass das Schauspiel stimmt. Na, wir haben selbst bei, also vielleicht um so einen Gegenentwurf zu bringen, Björk in Dance in the Dark, wir haben über Dance in the Dark gesprochen. Ja. Sie macht das total krass, sie füllt das total gut, aber du hast trotzdem nicht das Gefühl, jemanden zu sehen, der diese Rolle spielen kann und diese Rolle verkörpert, sondern weil sie, es schwingt immer so ein bisschen dieses Awkward-Moment mit, dass sie irgendwie in dieser Rolle so ein bisschen verloren ist. Es stimmt. Und das funktioniert in dem Film auch, aber es ist einfach was anderes als das, was Miriam Messack hier in diesem Film macht. Definitiv, ja. Ja, bei Björk ist es mehr Performance-Art. Ja, vielleicht. Mehr Performance-Art, vielleicht auch einfach mehr Leiden unter Lars von Trier, dass man die ganze Zeit sieht in diesem auch das. Kontext. Ja. Gott sei Dank ist Axel Ranich kein Lars von Trier. Nein. Er betont auch, dass ihm unglaublich wichtig ist, dass eine gute Atmosphäre am Set herrscht, dass sich alle wohlfühlen. Ja. Er wettert teilweise doch ganz schön gegen diese verkappten Regie-Exzentriker und vermeintlichen Genies. Ding, ne? Genau. Ja. Und er sagt, ey, man muss nicht wie ein Kubrick oder wie ein Coppola am Set alle leiden lassen, damit ein Meisterwerk rauskommt, sondern das geht auch anders. Man kann sich auch gut verstehen, man kann auch für eine schöne Arbeitsatmosphäre sorgen. Ja. Also ich finde, Miriam macht das ganz, ganz toll und ich würde sie jederzeit auch für eine nicht singende Rolle einkaufen. Ich finde sie großartig. Und dann haben wir als Kontrast zu unserem Orpheus, gespielt von Miriam Messack, haben wir unsere Eurydice, in diesem Fall einen Mann, und zwar Colia. Guido. Badalamenti. Ein italienischer Tänzer aus Palermo kommt. Der arbeitet aber schon relativ lange in München. Und der weniger spielt und mehr tanzt. Aber er spielt auch. Und das bisschen, was er spielen darf, er hat ja keinen Text groß, also ein bisschen Text hat er, aber nicht viel, bringt er durchaus rüber. Ich glaube nicht, dass er der große, große Schauspieler ist. Das kann ich aber nicht wirklich beurteilen. Vielleicht tue ich ihm da Unrecht. Ich wollte eigentlich sagen, er spielt nicht, er tanzt nur. Aber Alter, wie tanzt er? Oh meine Fresse, wie tanzt er? Ist das unglaublich? Es gibt diese eine sehr, sehr, sehr zentrale Szene, in der er Nele antanzt. Das ist ihr erstes Kennenlernen. Ja. Und wirklich dieses Antanzen, wie wir es kennen, die in einer Großstadt leben. Jemand tanzt dich an, um dir deinen Geldbeutel zu klauen oder deine Handtasche. Und das ist auch sein Ziel. Mhm. Und es gibt ja so einen ganzen Mythos um dieses Antanzen. So Vorsicht, wenn du auf der Straße unterwegs bist, vor allem in Kreuzberg, wenn jemand kommt und irgendwie Party mit dir machen will, das könnte ein Trick sein. Mhm. Und das wird in diesem Film aufgegriffen und so komplett dekonstruiert und neu gedacht und reinterpretiert. Und was für ein geiler Tanz. Es ist unglaublich. Da kommen wir aber dann nicht drum rum, auch noch den Rest drum rum zu erzählen, wie die das geschafft haben, das zu drehen. Ja. Also, aber kurz bei Kolja bleiben. Also Guido macht das wahnsinnig gut. Ich finde, er hat eine unglaublich gute Ausstrahlung. Er kann das voll... Das Komm, sag's. Sexy? Sag's. Ja. Unglaublich gute Ausstrahlung. Er tanzt wahnsinnig gut. Er hat choreografisch, ich weiß nicht genau, wie die das choreografiert haben, aber es scheint auch viel von ihm mit drin zu stecken. Und es ist einfach ganz, ganz, ganz toll. Ich liebe es und ich habe sofort Lust, 20.000 Tanzfilme zu drehen, weil es wirklich, wirklich Lust macht auf mich. Er versprüht in jeder Szene, in der ist so diese Mischung aus naivem Charme und so ein bisschen Ganoven-Attitüde und so ein bisschen Straßentänzer-Attitüde, die aber seinen Charme nie kaputt macht, weil er hat so was ganz Kindliches, einfaches, Naives. Ja, voll. Und natürlich unglaublich charismatisch dabei die ganze Zeit. Ja. Und das funktioniert eben vor allem so gut, weil er nichts sagt. Er sagt einmal ihren Namen. Mhm. Und das ist sehr gegen Ende des Films, wo er einmal ihren Namen sagt. Genau. Und ansonsten hören wir nichts von ihm und er schafft es aber mit seiner Performance so ausdrucksstark zu sein, dass wir seine Gefühlswelt und das Milieu, in dem er sich bewegt und wie er lebt, einfach nur durch seine Bewegungen total greifen können. Ja, ich liebe es. Ich finde es ganz toll. Ich finde, choreografisch lassen die auch nicht nach. Die haben einmal diese große Choreografie, über die wir jetzt noch reden werden, wie sie es aufgebaut haben. Aber dann gibt es auch noch die Choreografie, wo er da auf seinem Schrottplatz oder seiner Ruine, wo er da mit Lilo lebt. Das ist auch ganz toll. Das ist ganz toll gefilmt, das ist ganz toll getanzt. Es ist ganz großartig. Da verlässt der Film auch so ein kleines bisschen immer mal wieder, finde ich, den Gedanken, dass sie ja ein Film sind. Dann plötzlich merkt man, oh, wir sind ja ein Film, lass uns was erzählen. Zwischendurch geht es halt einfach in andere Kunstrichtungen ab und dann hat man halt die Arie oder man hat irgendwie den Tanz. Alles, was halt einfach Axel Ranisch so künstlerisch liebt, hat er einfach reingehauen und dann bist du dann plötzlich eben in diesem Kunstsegment und dann bist du wieder zurück im Film. Das ist sowieso eine grundsätzliche, allgemeine spannende Frage. Was haben wir denn hier für eine Art von Film vor uns? Was ist dieser Film? Ist es ein Musical? Ist das eine verfilmte Oper? Was würdest du denn sagen? Also ich habe das Gefühl, Film ist ja immer sowieso ein Gesamtkunstwerk. Ne? Du hast ja immer ganz viele künstlerische Departements, die alle zusammenarbeiten. Kostüm, Schauspiel, Regie, Licht, Ton, Musik, all diese unterschiedlichen Departements. Und die hast du in verschiedenen Filmen auch in unterschiedlicher Ausprägung. Es gibt Filme, die sich sehr stark auf ihre Musik konzentrieren. Es gibt Filme, die mit Linklater, glaube ich, dieses Rotoskopieren mit reinbringen und damit eine andere Form von Kunst nochmal einweben. Das heißt, Film ist zwar sowieso ein Konglomerat von verschiedenen Künsten, aber warum dann nicht auch andere Künste mit reinholen? Es verliert nicht den Film dadurch, weil ein Film sowieso Konglomerat aller dieser Dinge ist. Das heißt, für mich ist es vollkommen in Ordnung, wenn dieser Film in alle Richtungen abschweift und bleibt trotzdem Film. Aber kann man ein Genre festlegen? Ich weiß es nicht genau. Was mich wirklich fasziniert hat daran, wie er mit diesem Einbinden von Opern und Musical-Elementen umgeht, dass es komplett regellos passiert. Um nochmal und wirklich versprochen zum letzten Mal den Dancer in the Dark-Vergleich zu bringen. Ja. Ganz am Anfang im Film sehen wir ja Nele im Callcenter und dann fängt sie plötzlich an zu singen und wir haben das Gefühl, sie befindet sich in so einer Vision, um diesem stressigen Alltag zu entgehen und diese Vision ist die Oper und ich dachte so, oh nee. Bitte jetzt nicht 90 Minuten ein deutsches Dancer in the Dark Rip-Off. Das war mein erster Gedanke. Ja. Und wenn der Film sich dann so weiterentwickelt und wir andere Nummern sehen, und es gibt sehr viele davon, der Film steckt voller Musik, sowohl Tanz als auch Opern, Rezitative, Arien, Musical-Nummern, wird mehr und mehr deutlich, dieser Film ist komplett inkonsistent, was die Einbindung von der Musik betrifft. Und das ist nämlich, mal ist es wirklich wie eine Vision. Das wird aber komplett fallen gelassen, weil mal ist es dann einfach Teil der Handlung. Es ist wie ganz klassisch im Musical, dass die Musik einfach die Handlung vorantreibt. Dann plötzlich wird auf einer Metaebene die Musik nochmal referiert und es wird sogar gesagt, danke, dass das Ballett auch da sein durfte. Ja. Dann ist die Musik Teil der Handlung und wird in der Handlung zerstochen von den Handelnden, also von ihrer Chefin, die sagt, nee, wir wollen jetzt keine Arie mehr hören. Schluss, jetzt wird keine Musik gemacht. Es gibt überhaupt keine Konsistenz da drin. Es gibt keine Regeln. Es ist Anarchie. Also es ist einfach, man hat das Gefühl, so wie es dem Film gerade recht ist, schmeißt er seine nächste Musiknummer rein und ob es jetzt ein Teil der Handlung ist oder ob es einfach mal auch eine Szene ist, wo einfach Musik stattfindet im Hintergrund, egal. Ich pack das einfach rein. Es ist mir jetzt vollkommen egal, was es ist. Ich liebe es. Yes! Es ist so geil, weil dadurch schafft er es, jedem Klischee zu entgehen. Ja. Er läuft nicht Gefahr, Dancer in the Dark zu werden, weil er halt umschwenkt. Er läuft nicht Gefahr, ein traditionelles Musical zu werden, weil er halt plötzlich das reinbringt und das zertrümmert. Und das ist total konfus teilweise. Das hat wirklich was, du merkst geradezu, wie du durch dieses unregelmäßige Benutzen von verschiedenen Elementen durchgestolpert wirst. Ja. Aber das macht es die ganze Zeit halt unterhaltsam. Ja, ne? Ja, unglaublich. Und du kannst dich gar nicht, kommen wir am Schluss dazu, auf einige Momente, kannst du dich gar nicht drüber ärgern, weil es halt einfach, weil halt die ganze Zeit Zeug passiert. Und was du dann auch nach und nach mitkriegst, ist halt, dass dieser Film einfach eine unfassbar krasse Liebeserklärung an die klassische Musik und an die Welt der Oper ist. Ja. In all ihren Facetten. Und dazu gehört Albernes, dazu gehört Tragisches, dazu gehört extremer Pathos, dazu gehört auch Kitsch. Und dazu gehört auch Gesangsnummern, die ein bisschen mal ausgedehnt sind, auch mal ein bisschen zu lang dauern. Ja. Aber das ist halt alles so ein schönes Konglomerat, Das sich überhaupt nicht rund anfühlt, aber umso voller und fülliger. Ja. Ja, es ist großartig, weil einfach die Liebe so stark in dem Film ist, dass man überhaupt nicht so richtig dazu kommt, darüber nachzudenken, ob das jetzt alles konsistent ist, ob die Geschichte so an dem dran ist, was man kennt, also Orpheus und Eurydike, ob das so stimmt oder ob die Metaphern stimmen, die der Film aufmacht oder nicht. Oder das interessiert beim Gucken interessiert einen das nicht. Es ist ja überhaupt keine Orpheus-Geschichte, ne? Also das, was vom Orpheus-Mythos in dieser Geschichte übrig ist. Und nicht wegen dem Gender Switch, den haben andere auch schon gemacht, sondern einfach wegen der grundsätzlichen Handlung, was da an Orpheus übrig ist am Schluss, ist, wir haben eine Unterwelt. Ja, genau. Sie muss in die Unterwelt. Wir haben einen, der stirbt und eine. Aber dann hört es auch schon irgendwie auf. Und natürlich wird der Film vorher, es gibt auch bei Orpheus, bevor er in die Unterwelt geht, gibt es auch eine lange Vorgeschichte. Es gibt auch viel, was er erlebt. Aber davon finden wir hier in dem Film nichts. Außer dass sie einfach, der Sinn der Geschichte von Orpheus, bevor er in die Unterwelt geht, ist ja im Grunde zu etablieren, dass er die beste Stimme der Welt hat. Ja. Und hier ist auch einfach nur, es werden Anekdoten erzählt, um klarzumachen, okay, sie hat diese Stimme und darum geht's. Aber wir haben schon in der ersten Szene die Dekonstruktion davon, weil Orpheus hat in seinem Gesang Steine zum Weinen gebracht und hat jedes wilde Tier beruhigt. Ja. Und sie singt in ihrem, in diesem Callcenter, schmettert sie ihre Arie, die wunderschön ist, und ihre Chefin, Elke Trautmann, ist überhaupt nicht beeindruckt davon. Das ist toll, weil es ja im Grunde darum geht, dass der Traum, ihr Traum, auf die Realität trifft. Ne? Und in ihrem Traum, wenn die Realität nicht zu stark wäre, wäre die Chefin auch begeistert. Ja. Wäre auch der Rest der Welt hin und weg. Ne? Na, der Rest der Welt ist ja auch hin und weg. Also in der Oper zumindest ist Hölbach es das. Ist total begeistert Hölbach, davon. Absolut. Und wenn sie da in der Oper übernimmt für die Kollegin, die nicht mehr singen kann, sind alle, also ne, Standing Ovations und so weiter. Ich finde es ganz, ganz toll, weil dieser Kampf zwischen Realität und Wunschtraum einfach so wahnsinnig groß ist. Es gibt nicht diese Dichotomien im Film zwischen Realität und Traum und Fantasterei, weil das gehört halt auch zu diesem, was ich als Inkonsistenz bezeichnen würde. Es fließt alles so ineinander über. Ja. Weil eine Zeit lang hat man das Gefühl, das fantastische Element ist eigentlich nur ihr Blick, ihre Perspektive. Aber das wird dann ja komplett ausgehebelt, wenn plötzlich Hölbach seine Musical-Nummer in seinem Bad kriegt, die dann Integration der Handlung wird, und dann Hölbach Hölbach ist der die Unterwelt aufmacht und der extra dafür ein Ballett engagiert, um ihr einmal zu zeigen, wo sie durchgehen muss. Also dass die Fantastereien fliegen ja dann irgendwann wild auch durch den Film und jeder kann mal die fantastische Perspektive einnehmen. Ja, wobei es ja trotzdem alles so interpretierbar ist, dass es ihre Vorstellung davon ist. Nein. Sie geht ja zu Hölbach hin. Nicht wirklich, du machst daraus, nein, das machst du nicht mit diesem Film. Die Möglichkeit besteht. Nein. Okay, mach weiter, aber nein. Die Möglichkeit ist nicht zufriedenstellend, finde ich, weil du dir dann viel Vergnügen wegnimmst, aber die Möglichkeit zumindest besteht, und du kannst es auch einfach über alles drüber stülpen. Du kannst bei fast jedem Film eine Möglichkeit finden, der Hauptfigur einen Haufen Fantastereien entgegenzuwerfen. Und sie kann sich das natürlich vorstellen. Sie kann zu ihm hingehen und sich vorstellen, wie der da zu Hause, wie sein Zuhause aussieht und was er da macht, während er auf sie wartet. Ne? Das kann alles in ihrem Kopf passieren. Es kann alles, was mit Gesang zu tun hat, in ihrem Kopf passieren. Das ist so ein bisschen wie die Interpretation, dass Harry Potter sterbend in seiner kleinen Kammer liegt unter der Treppe und sich vorstellt, er wäre ein Magier. Warum sollte man das tun? Warum willst du einem Kunstwerk die Magie rauben, indem du diese Interpretation überstimmst? Nur um die Realität zu retten? Nein, in diesem Fall, um das Ende zu retten. Oh, ja. Okay, dazu kommen wir noch. Da kommen wir noch dazu. Aber ich fände eine Interpretation, ja, du hast recht, man kann das mit jedem Film machen. Ich fände das total schade, weil der Film lebt so sehr diese Magie, die er drin hat, dass ich fast schon das Gefühl hätte, durch eine Interpretation, die irgendwie versucht, diese Dichotomie zwischen Realität und Fiktion aufrechtzuhalten. Wenn ich die da drüber stülpe, mache ich die Magie von dem Film kaputt. Nicht unbedingt für den Film, sondern vor allem auch für mich. Ja, genau, für dich als Zuschauer. Ne? Du nimmst ja das Vergnügen weg, so ein kleines bisschen. Und ich habe auch das Gefühl, dann, wenn ich das mache, heimlich Axel Ranisch das Vergnügen wegzunehmen. Weil der ganz offensichtlich einfach nur wahnsinnig viel Spaß und Liebe für das ganze Ding hatte und einfach reingeworfen hat und gesagt hat, okay, wir machen das jetzt noch so, und das ist doch total schön, wenn wir das jetzt noch so machen. Und dann auch nicht ganz so wichtig ist, ob das jetzt 100% auseinandernehmbar ist und stimmt. Ich mag es grundsätzlich, wenn sich so Ebenen so überlappen, dass es überhaupt keinen Sinn mehr gibt. Die größten surrealen Regisseure schaffen das mit so ein paar Kniffen, dass du das Gefühl hast, jetzt verstehe ich die verschiedenen Ebenen. Und dann werden die einmal so wie so ein Möbiusband irgendwie ineinander verwoben, dass du denkst, okay, jetzt macht's keinen Sinn mehr. Und dieser Film hat auch so ein paar Momente, in denen das passiert. Zum Beispiel, wenn sie zum ersten Mal Julia wieder sieht und dann mit ihm tanzt und es gibt so diese Liebesszene, die vor allem durch Tanz ausgedrückt wird und dann hat sie die Vision von dem Toten, den sie immer mal wieder sieht während der Handlung und rennt weg und dann sehen wir diese monströsen santanischen Fackelträgern und dann wird das aber geschnitten und die sind plötzlich im Fernsehen zu sehen und wir haben die Adina, die Sängerin, die sich das Ganze im Fernsehen anguckt, während sie wie wild am Fressen ist und sich mit ihrem Agenten streitet. Mhm. Das ist so ein Moment, wo die Ebenen so ineinander verzahnt werden, dass du nicht mehr rauskommst, du kannst nicht mehr sagen, ich kann das nochmal so aufschlüsseln. Doch, das geht schon. Indem genau das passiert, was ich gesagt habe. Aber damit kannst du jede Handlung erklären. Natürlich, du kannst immer sagen, das ist alles nur ein Traum. Ja, es ist ihre Vorstellung davon. Ja. Aber das ist, da will man sich nicht mit aufhalten, weil das nur schlechter wird dann im Kopf. Ich würde gerne, und ich weiß gar nicht warum, vielleicht kannst du es mir sagen, eine Szene hervorheben, die überhaupt nicht relevant ist für die Handlung. Aber die so die glaube ich, also ich fand das davor schon toll, aber die hat dazu geführt, dass ich mich in den Eskapismus dieses Films verliebt habe. Ich glaube, dieser Film ist ein riesiges eskapistisches Ding und immer wenn er versucht, sehr viel Substanz zu haben und eine schwere Geschichte zu erzählen, verliert er ein bisschen davon. Ja. Ich glaube, meine liebste Szene aus dem Film, und ich bin so traurig, dass ich sie nicht online gefunden habe, lieber Axel Ranich, wenn du diesen Podcast hörst, bitte bring die Szene, die ich jetzt beschreibe, als YouTube-Clip raus, um Werbung für den Film zu machen. Die sollte nämlich jeder Mensch sehen. Mhm. Und es ist tatsächlich auch relativ im Zentrum des Films. Nach so 40, 45 Minuten, wenn sie beide ineinander verliebt sind und es wird kurz gezeigt, wie sie voneinander träumen. Sie liegt im Bett und Kolja tanzt draußen und man zeigt ihre Liebe, aber gleichzeitig sind sie getrennt. Aber die Szene meine ich nicht, sondern der nächste Morgen. Wir haben einen Sänger auf der Straße, der verkleidet ist. Gespielt von Levi Sekabane, einem südafrikanischen Opernsänger, der allerdings auch schon länger in Deutschland ist. Mhm. Und der singt und Kolja tanzt dann und er ist genervt davon und dann und wird aber Kolja nicht los und Kolja schafft es mit seinem Charme, sich so mit ihm zu verbrüdern. Ja. Das ist eine sehr lange Szene. Ja. Und dieser Levi Sekabane singt so unglaublich gut. Ja. Und er macht das mit so viel Ausdruck und ich weiß nicht, was er singt. Es wirkt, als ob es irgendwas ist. Ich glaube, es ist irgendwas Verruchtes. Ich glaube, er singt, glaube ich, die ganze Zeit, dass er irgendjemanden flachlegen will. Zumindest wirkt es so, weil er auch die ganze Zeit mit seinen Hüften diese Bewegung macht. Und er steht halt in diesem, keine Ahnung, das ist so irgendwelche Ruinen in Bayern, in München, irgendwas und singt einfach und Leute gucken ihm halt zu. Es scheint aber in irgendeinem Park zu sein. Irgendein Park sieht aus wie so ein Stück von einem Theater oder so und er steht in diesem kleinen Fenster aus Stein und singt dann und hat da auch sichtlich Spaß daran und dann kommt halt Kolja dazu und nervt ihn und diese ganze Szene ist so geil, einfach weil dieser Levi so unfassbar gut singt und weil der das so schön macht und Kolja tanzt aber auch sehr gut. Und Kolja tanzt dazu total gut. Ja. Und es ist diese großartige Mischung aus diesem Straßenkünstler-Charme, weil er so offensichtlich jemand sei, der nachher mit dem Hut rumgeht und versucht ein bisschen Geld damit zu verdienen, dass er singt. Und gleichzeitig aber diese große Welt der Oper, weil er ist kein Straßenkünstler. Man sieht ihn, er hat dieses schicke Kostüm an, er ist schick gestylt und er singt viel zu gut dafür. Mhm. Und es ist so eine tolle Szene. Und das war so eine Szene, nachdem ich die gesehen habe, dachte ich, ich will mehr Oper hören. Oh Mann. Und krass, weil vielleicht, die hat ja keine Relevanz für die Handlung. Sie zeigt, wie Kolja verliebt und glücklich ist. Ja, genau. Aber das haben wir davor auch schon gesehen. Es ist eigentlich komplett unnötig, dass diese Szene drin ist. Wie in jeder Oper auch übrigens. Und sie dauert 10 Minuten, sie ist voll lang, aber sie ist so toll. Sie ist die beste Szene in dem Film. Oh, das freut mich, dass du sie toll findest. Ich finde noch mehr schöne Szenen in diesem Film, aber stimmt, die ist wirklich auch toll. Oh mein Gott, was ist das für eine Musik? Was war das? Wo sind wir? Ich glaube, wir wurden rausgerissen. Aber wohin? Oh mein Gott, Johannes. Ja? Ich befürchte, wir befinden uns in einer Self-Promo. Oh nein! Shit! Ganz schnell, damit wir zurück zum Gespräch können. Was müssen wir machen? Was müssen wir sagen? Wir müssen den Leuten unbedingt sagen, dass sie uns abonnieren sollen, wo auch immer sie sind. Yeah. Also auf Spotify oder Apple iTunes, oder sowas. Beam, whatever, was ihr auch benutzt. Also abonnieren und anderen sagen, dass sie uns abonnieren sollen. Auf jeden Fall. Wenn euch die Folge gefällt, gebt uns gerne Sterne, Herzchen, Daumen hoch, was auch immer euer Podcatcher anbietet. Genau, und wenn sie euch nicht gefällt, dann schickt diese Episode weiter an eure Feinde oder eure Nachbarn oder sowas. Und wenn ihr uns Feedback geben wollt, wir freuen uns total über jeden Kommentar an johannes@mussmansehen.de oder florian@mussmansehen.de. Genau, schickt uns Filmvorschläge und so weiter. Boah, wir sind schnell durchgekommen. Ja, jetzt schnell raus. Schnell wieder zurück ins Gespräch. Wir haben ja eigentlich versprochen, dass wir diese eine Szene auseinandernehmen, wo Kolja das erste Mal tanzt. Das haben wir jetzt die ganze Zeit angeteasert, deswegen machen wir das mal schnell noch. Nele und Kolja. Nele lernt Kolja kennen. Und zwar? Und zwar am Vorplatz des Prinzregententheaters in München. wo sie das gedreht haben, in einer langen, langen, schnittfreien Plansequenz, wo er ihr hinterhergeht und sie antanzt und sie so verschämt und aber auch beeindruckt und auch amüsiert, irgendwie halb überlegt mitzumachen oder nicht oder wie oder was und sich einfach in sich hineinkichert und sich freut. Und dieser Typ einfach sie antanzt, was du vorhin gesagt hast, ne, so ganz tolle Choreografie. Und dann sind die natürlich vorher losgelaufen und haben sich überlegt, wie machen wir das? Normalerweise Axel Ranisch, ne, Improvisation ganz viel. Das heißt, man geht einfach los und schaut, was habe ich denn vor Ort? Und dann hat er sich mit seinem Kameramann unterhalten und hat gesagt, es geht dieses Mal nicht so, ne? Wir können nicht einfach losgehen und irgendwo für so eine krasse Choreo einfach drehen und gucken, was passiert. Ich muss dann auch die ordentlichen Orte raussuchen, die gut aussehen und so, ne? Und da kommt auch wieder der Unterschied zwischen Rezitativ und Arie zum Tragen. In einer Arie ist sehr viel choreografiert und da ist auch alles klar abgesteckt und da wird nicht improvisiert. Im Rezitativ hingegen, wenn wir jetzt an Höllbach denken, Heiko Binkowski, der durfte viel improvisieren. Im Rezitativ. Ja, der spielt ja auch. Also, oder was auch immer er da macht. Genau. Und das heißt, solche Szenen können einfach nicht improvisiert werden, die so Arien darstellen quasi. Auch wenn es in diesem Fall ein Tanz ist. Und dann haben sie eben mit einem Gimbal, der ein bisschen träger ist als jetzt eine Steadicam. Also um mal den Unterschied zwischen Steadicam und Gimbal kurz zu erklären. Das sind beides Geräte, die eine Kamerafahrt möglich machen, die smooth ist, ohne dass man Schienen legen muss. Volle Bewegungsfreiheit, um eine Szene komplett einzufangen und auch so eine längere Plansequenz in Bewegung drehen zu können. Und dann auch um jemanden drumherum rennen zu können, ohne dass man irgendwelche Schienen oder sonst irgendwas sieht. Während eine Steadicam nur physikalisch funktioniert, als wie eine Art Pendel, das unten sich auspendelt, sodass die Kamera in ihrer Bewegung ein bisschen aufgefangen wird. Und das andere ist halt mit einer Elektrik, der Gimbal. Und der Gimbal ist träger. Der kann nicht sofort reagieren, sondern du drehst die Kamera und dann dreht die sich langsam mit nach, um das ein bisschen aufzufangen. Das heißt, du musst die Sachen ein bisschen anders planen und anders mitgehen. Du kannst also mit einem Gimbal nicht so gut improvisieren. Was das Ganze noch wichtiger macht, dass das Ganze wirklich choreografiert und gut ausgesucht ist. Gerade bei einem Tanz, der ja doch relativ schnell ist, das kann ein ganz schöner Albtraum für einen Kameraoperator sein, wenn der die ganze Zeit die Bewegungen mitgehen muss und es darf ja nicht passieren, dass die sich aus dem Bild so raustanzen, dass es ewig dauert, bis die Kamera hinterherkommt, dann hast du einfach eine Scheiß-Sequenz. Genau. Und gerade bei Tanz auf der Straße muss alles auch ganz klar sein. Dann muss da diese Laterne stehen, dann muss das alles, da darf nichts auf dem Boden sein, dass du ausrutschst und so weiter. Das heißt, das ist wirklich krass. Dann sind die lange vorher dorthin gegangen, haben sich das ausgesucht, haben gesagt, hier könnte man es machen, da kommst du aus der U-Bahn raus, gehst da über den Platz und tanzt sie dort an. Dann haben die das einmal so choreografiert, dann haben sie das nächsten Termin gemacht irgendwann mit einem Kameramann, sind dann mit dem Handy hin und her gelaufen oder auch schon mit dem Gimbal, ich weiß nicht genau. Und dann sind sie jedenfalls nochmal hin und haben richtig mit einem Gimbal, mit dem Kameramann die Choreo abgefilmt und geschaut, wie würde es denn aussehen, wenn wir das wirklich hier machen. Dann haben die den Drehtag, alles ist festgelegt und es regnet. Ach du Scheiße, die haben sowieso nur so wenig Zeit, dass sie eigentlich 3 Takes hätten machen können. Und Dennis Pauls, der Kameramann, wollte auch, dass es wirklich zu einer ganz bestimmten Zeit stattfindet, weil er gesagt hat, nur wenn wir die Abenddämmerung haben, haben wir das perfekte Licht, um diese Szene zu machen, wo alles glänzt und alles leuchtet, so wie es sein soll. Ja, und dann hatten sie wirklich sowieso nur Zeit für 3 solcher Takes und dann hat es geregnet. Fuck, was macht man? Und es war auch nicht genug Geld da, um das irgendwie an einem anderen Tag nochmal zu machen. Es war alles geplant. Und dann gab es einen 15-Minuten-Slot, in dem es nicht geregnet hat. Alle, schnell, schnell, schnell, es hat aufgehört zu regnen, komm, wir machen das ganz schnell. Und ich kenne das als Schauspieler am Set. Es gibt immer mal so Situationen, wo dann der Regisseur sagt, fuck, okay, da hinten, da kommt schon die nächste Wolke, wir machen das jetzt schnell. Und dann hast du in einem Affenzahn alles aufgebaut, okay, alle in die U-Bahn runter, damit ihr nicht im Bild seid, jetzt Kolja auf Dingens und los. Und dann machen die diesen einen einzigen Take. Und es ist schweinerutschig da draußen, weil es geregnet hat. Das heißt, Guido hatte wirklich, wirklich erschwerte Bedingungen und hat das da hingetanzt und war danach auch echt unzufrieden, weil er gesagt hat, ja, ich konnte das nicht machen, ich konnte das nicht machen. Und Axel Ranisch hat die ganze Zeit gesagt, ja, aber komm, es sieht trotzdem wirklich wahnsinnig gut aus. Mach dir keine Sorgen, es wird rüberkommen. Und ich finde, die Szene ist so gut gelungen. In einem einzigen Take. Ja. Es ist der Hammer. Es ist eine großartige Szene und es ist so toll. Ohne Text wird dieses und in einer Situation, in der er sie betrügt, in der er sie ausrauben will, wird dieses zwei Personen verlieben sich ineinander perfekt auf den Punkt gebracht. Wahnsinn. Mit einer wunderschönen Dramaturgie innerhalb dieser Szene, die 3-4 Minuten dauert. Mhm. Wunderschöne Dramaturgie, auch wirklich plausible Dramaturgie und du bist und am Schluss bist du einfach überzeugt, dass sie sich gefunden haben, dass das die Liebe des Lebens ist. Ja, voll. Und das ohne Worte oder irgendwas. Und es wird sowieso viel in dem Film, was ich Axel Ranisch absolut zugute halten will, viel erzählt ohne Worte. Ja. Vieles Komplexes, wo andere Schauspieler, andere Regisseure und andere Drehbuchautoren zwei Seiten Dialog draus machen würden. Das schafft er auch. Auch wie sie zum Beispiel das Zuhause vermisst und so wieder zurück nach Hause will. Das wird alles ohne große Dialoge erzählt. Das ist wirklich toll. Ja. Er macht es gut. Viel, was an Dialog stattfindet. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Mumblecore-Erbe von Ranisch. Ist so Triviales, was im Hintergrund stattfindet. Zum Beispiel, wir kriegen halt irgendwie mit, dass es so, in der WG, in der sie ist, ist sie noch nicht so lange. Ja, genau. Und sie versteht sich auch nicht so gut mit ihren Mitbewohnerinnen. Zumindest gibt es da Konflikte, aber sie bemüht sich. Und die wollen auch keine Zweck-WG. Genau. Und diese Konflikte werden halt so am Rande so ein bisschen erzählt. Und es sind viele Dialoge, die im Hintergrund stattfinden. Ne? Wir haben sie in ihrem Zimmer liegen, während ihre beiden Mitbewohnerinnen sich unterhalten. Wir haben dann auch teilweise Dialogfetzen auf Deutsch dazwischen. Mhm. Also die Hauptsprache des Films ist schon Englisch, aber wir haben immer mal wieder auch so Dialogfetzen auf Deutsch, wenn zum Beispiel die Chefin anmault und dann vor allem sie fertig macht, auch weil sie nicht so gut Deutsch kann und dann in einer Fantasiesprache mit ihr redet, was auch geil zu ärgern. Wirklich tolle Idee. Was eigentlich wesentlich ist für die Handlung, wird eben vor allem durch den Gesang und durch die Bewegungen vorangetrieben. Mhm. Ja. Und das wiederum, da kommt natürlich Axel Ranisch auch entgegen, dass die Grundhandlung, die er irgendwie so hat, sehr einfach ist, dass wir eine sehr einfache Struktur haben. Wir haben unseren Orpheus, also unsere Nele, die sich in den Eurydice, in Kolia verliebt und er stirbt und sie will ihn zurückholen und dann mit diesem Twist, den wir in keiner anderen Orpheus-Geschichte haben, dass sie dafür diesem Höllbach ihre Stimme gibt. Der will ihre Stimme nämlich haben für seine Sängerin, die Adina. Mhm. Und das war es ja eigentlich. Das ist die Grundhandlung. Ja. Und die ist sehr einfach. Und diese Einfachheit macht vor allem gerade in den ersten beiden Dritteln sehr viel möglich an Emotionen und einfach auch nur an Schönheit, ne? Dieser Film ist, um das vielleicht irgendwie so mal, also mein Gefühl ist, der Film ist vor allem ein ästhetizistischer Film, eskapistischer Film. Ein Film, der die Schönheit der Musik, die Schönheit der Kunst feiert und daran einfach Freude hat. Und es gibt natürlich auch ein bisschen dramatischere Szenen, aber die werden nie zu krass. Und die Tragik selbst folgt auch immer so einem ästhetischen Konzept. Auch wenn sie ihre Albtraumvisionen hat, die ja teilweise wirklich so düster sind, wenn die plötzlich reinbrechen und dann flieht sie. Ja. Und wir wissen nicht genau, woran das liegt. Das erfahren wir dann erst später. Das folgt alles irgendwie diesem Grundkonzept. Ich will hier Schönheit auf Leinwand bannen. Ja, voll. Da fällt mir auf, wir haben keine Spoilerwarnung aufgenommen. Das machen wir vielleicht mal noch. Das können wir jetzt machen, weil wir jetzt dann zu der Handlung kommen, wenn die Handlung noch mal ein bisschen dichter wird, wenn wir erfahren, was das für Visionen sind, wenn sie in die Unterwelt geht. Ne? Also sollen wir einfach so mal, weil es ein aktueller Film ist. Ja. Schaut ihn euch an. Spoilerwarnung. 1, 2, 3, bitte. Ey, pst. Du. Ja, du. Der nun folgende Programmteil enthält sensible Informationen über den Handlungsverlauf. Vielleicht habe ich diese Spoilerwarnung aber auch schon am Anfang eingespielt. Es ist keine schlechte Idee in dem Fall. Aber ich glaube, wir haben jetzt viel über den Film auch geredet, über die Schönheit dieses Films, ohne so groß in die Story-Details zu gehen. Nele muss in die Unterwelt, um Kolia zu retten, weil sie... Also zum einen muss die Höllbach ihre Stimme geben, zum anderen muss sie aber auch 7 Türen durchschreiten. Das ist eine Referenz auf eine andere Oper, die ich nicht kenne. Es gibt sehr viele Referenzen auf eine Oper. Und ich hoffe, und ich weiß es nicht, dass das, was dann hinter diesen 7 Türen stattfindet, dass das auch einfach nur eine Opernreferenz ist. Weil das war, es ist ja nur ein kleiner Teil des Films. Ja. Aber das war schlecht. Wirklich? Ich finde ihre Backstory echt flach. Und überflüssig. In diesem wunderschönen, eskapistischen, fantastischen, magisch-realistischen, magisch-unrealistischen Rahmen kommt plötzlich so eine Soap-Geschichte rein. Ich weiß nicht, warum. Und ich wette mit dir, es kommt aus irgendeiner Oper, weißt du es? Nein, ich weiß es nicht. Nein, keine Ahnung. Es ist so archetypisch oder nee, es ist so Stereotyp, dass es entweder aus einer Oper kommt oder aus Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. Oh nein. Findest du nicht? Nein. Also die Sache ist die, ich glaube, dass der Eindruck entsteht, weil du innerhalb von 7 Türen erzählen musst, was dahinter passiert. Während der Film vorher sich für alles, was er so gemacht hat, viel Zeit gelassen hat und auch so nicht versucht hat, so viel Zeug in das hineinzupressen. Während er jetzt versucht, innerhalb dieser Sequenz alles zu erzählen, was irgendwie noch nötig ist als Backstory. Und da kann das nur flach ausfallen. Nein, vielleicht. Es ist nicht die Kürze. Um Gottes Willen, stell dir vor, dass als 90-minütiger Film, was da passiert. Naja, dann würde man Details für eine Shitshow. Andere entschieden. Ja, ach, naja. Ja, okay. Also, ich finde es interessant und ich finde die Überlegung interessant, dass das Ganze, ja, es macht einen Realismus auf, den der Film nicht braucht, okay. Nee, es macht ja auch so eine Tragik auf, die der Film nicht braucht. Okay, ja. Sie hat offensichtlich ein Problem, sie hatte ein Problem mit einem Mann in ihrer Vergangenheit. Ja. Sie war verantwortlich für den Tod dieses Mannes. Also nee, sie war nicht verantwortlich für den Tod, das ist doch auch noch ganz schlimm. Aber sie fühlt sich verantwortlich dafür. Ja, genau. Aber dieses Ganze, wie das Ding, nein, ich find's wirklich hart. Also es ist eine schöne Szene, wenn sie dann seine Beerdigung sieht und wir dieses Lied dann nochmal haben. Ja, stimmt. Das ist eine schöne Szene. Ja. Ich habe auch kein Problem mit der Inszenierung. Ich finde diese Inszenierung, dieses Konzept, sie geht durch die einzelnen Türen und geht dann der Story immer ein Stück weiter. Ja. Also so wie sie zum ersten Mal mit ihm zusammen ist und verliebt ist, über die, dass er die andere heiratet, die schwanger ist und so weiter. Die Art, wie das inszeniert ist, relativ hohes Tempo. Gehe ich mit, nein, es ist wirklich die Geschichte an und für sich. Es ist einfach, ich finde, das ist eine GZSZ-Geschichte. Das tut mir so leid, weil ich den Film aber wirklich mag. Aber weißt du, GZSZ ist eine Soap Opera. Genau. Und das ist voll on brand. Aber Opera geht auch ohne Soap. Und diese Geschichte hat zu viel Soap. Okay. Aber natürlich, wenn wir jetzt auf die Geschichte eingehen, finde ich es gut zu sagen, okay, sie hat Schwierigkeiten, in eine neue Beziehung zu gehen. Ja, total. Was dahinter steckt und wie man das erzählt, ist eine andere Frage. Aber zu sagen, okay, ich habe Schwierigkeiten, mich von einer schwierigen Vergangenheit zu lösen und brauche dieses Ganze drumherum und meine Welt, in die ich mich hineinflüchte, um dann das dort abzuhandeln, um dann wiederum mit diesem Tänzer in eine neue Beziehung gehen zu können. Ja. Das finde ich grundsätzlich gut, dass sie eine schwierige Vergangenheit kriegt, ist toll. Aber warum nur so eine Soap-Vergangenheit? Such dir eine Sache aus der Vergangenheit. Der Vergewaltigungsversuch ist ja total spannend. Dann gib ihr einfach das. Du musst nicht diese Hintergrundgeschichte, weißt du, der Mann, in den sie verliebt war, der heiratet eine andere, der versucht sie dann zu vergewaltigen. Aber es sind doch 7 Türen, da muss man doch 7 Stationen finden. Oh, das ist so. Verstehst du nicht, was ich meine? Das ist so diese typische dramaturgische Struktur. Es stört mich nicht. Es ist halt kurz, es stört, ich kann es ganz gut ausblenden davor sowieso, weil ich es davor nicht weiß. Sorry, irgendwas ist hier passiert mit dem Mikro, sorry. Ich kann es danach auch ganz gut ausblenden und sagen, okay, ich vergesse das, was passiert ist. Mhm. Aber ich finde, es ist wirklich so eine Schwachstelle, wo der Film wirklich kitschig wird. Mhm. Und ich weiß auch nicht, warum. Aber Kitsch ist doch auch ein wichtiger Bestandteil der Oper. Ja, aber nicht die Art von Kitsch. In diesem Film will ich nicht diese Art von Kitsch sehen. Okay. Diese Art von Melodramatik, das ist das Schlimme. Und ich weiß, auch Melodramatik ist ein Teil der Oper. Ja, aber großer Teil. Aber nicht diese, oh, ich weiß auch nicht. Nein, es ist wirklich, das stört mich einfach so ein bisschen, weil das davor ist alles so magisch. Oder mach's noch mehr drüber. Hm. Aber nicht so, das klingt so fies, wenn ich das sage, aber nicht so eine Geschichte aus dem Vorabendprogramm. Okay, na gut. Jetzt habe ich schon fast ein schlechtes Gewissen, dass ich sage, weil der Film mich wirklich die ganze Zeit begeistert hat und wirklich verzaubert hat. Verzaubert trifft's ganz gut. Und das Flor hasst diesen Film also. Na gut. Axel Ranisch, es tut mir sehr leid. Ich wollte Flor überzeugen, aber leider. Mir tut es auch leid. Okay, es gibt diesen kleinen Haken, den du da siehst, der mich überhaupt nicht stört, aber gut. Okay, ich sehe, was du siehst. Vor allem, weil das davor, was dahin führt, auch so toll ist, ne? Dann ist sie ja bei diesem Höllbach, der die ganze Zeit wie so eine Karikatur von einem Zuhälter rumläuft. Voll. Ja. Auch super geil. Auch es wirkt alles so draufgesetzt natürlich. Bei ihm und so drüber und es ist total cool und er ist nicht mal unsympathisch dabei. Das Schlimmste ist ja, du magst ihn irgendwie. Ja. Obwohl er so drüber ist. Aber es ist einfach Heiko Pinkowski, muss man sagen. Ja, der ist irgendwie cool. Mag man den. Auch im Zusammenspiel mit Ursina Ladi, die Adina spielt, wenn die sich streiten und so, weil er macht einfach, Axel Ranisch nimmt sich so einen kompletten Klischee-Charakter, Typ Zuhälter vom Optischen und auch vom Verhalten und macht ihn aber zieht das Toxische irgendwie raus. Also ich meine, das ist trotzdem noch, das ist trotzdem irgendwie noch so ein Antagonisten, weil er nimmt ja ihre Stimme weg und er ist halt irgendwie auch so der Typ Gangster, der seine KünstlerInnen ausnutzt. Nee, aber ist er eigentlich nicht. Er macht sich ja auch Sorgen um sie. Es ist schon fast liebevoll, wie er sich teilweise Sorgen um Andina macht. Ja. Die haben ja so eine ganz süße Beziehung auch irgendwie. Er ist natürlich total zum Kotzen bei dieser Probe. Ich finde es so geil. Ja, aber das ist aber auch voll witzig, ne? Es ist super. Der einzige Kritikpunkt, den ich an der Probe habe, ist, dass der Regisseur der Probe leider zu unsicher ist. Regisseure müssen mehr Biss haben, um das wirklich durchzuziehen. Oder er ist der Praktikant, aber das ist was anderes. Frithjof Gavenda spielt den Regisseur und nach dem Film hab ich gesagt, hast du mir ein Bild von Axel Rahnig gezeigt? Ja. Und ich habe gesagt, ach, das ist ja der Regisseur, hat er sich selbst gespielt in dem Film. Nee. Aber er hat den Regisseur offensichtlich so gestylt, dass er aussieht wie er, oder? Das soll er sein. Er hat sich selbst in diesen Film reingeschrieben. Es kann sein, ja. Warum hat er es nicht selbst gespielt? Hätte er ruhig machen können. Hätte er machen können, ja, das stimmt, ja. Er ist auch Schauspieler, er kann das. Ich finde es klasse. Ja. Ich fand den Regisseur toll, weil das, und die Szene war ja wirklich unangenehm, wenn Hellbach da reinkommt und so rumdirigiert. Und dann auch immer Vermittler spielt. Die stehen 2 Meter voneinander entfernt, der Regisseur und sie. Und dann geht er immer dazwischen und sagt, nein, Moment. Willst du das so machen? Ja, ich will das so. Ja, sie will das so machen. Ich mochte Hölbach, weil der die ganze Zeit so das Gefühl gibt, ey, ich bin eine Karikatur. Mhm. Du darfst mich nicht ernst nehmen. Kein Drehbuch würde so einen überzeichneten Charakter schreiben. Und dann bricht er das immer mal wieder. Ja. Es ist total nett, wie er sich mit Nele unterhält, nachdem sie zum ersten Mal gesungen hat und sagt, naja, melde dich mal, wenn du Interesse hast. Ja. Es wirkt gar nicht, es wirkt, das Toxische ist weg. Ja, ja. Er wirkt wirklich fürsorglich, wenn er sich um Adina kümmert. Er ist sauer auf sie, dass sie sich so gehen lässt. Mhm. Aber gleichzeitig mag er sie und er nutzt sie nicht aus in dem Moment. Und dann steht er da und hat diese riesige, teuflische, satanische Inszenierung. Und dann ist die vorbei und dann sagt er, danke für das Ballett. Ja, aber das ist aber wirklich gut. Ein Kommentar des Regisseurs an das Ballett vom Staatsoper, oder? Genau, also ist, auf jeden Fall. Sehr schön, dass ihr auch mal noch dabei sein konnte. Und dann sagt er, haben wir wirklich diesen Ballett-Shishi gebraucht? Naja, es muss ja schon irgendwie glaubhaft sein. Ja. Und es ist einfach geil. Es ist toll. Und diese Mischung, diese Karikatur, und dann gleichzeitig das komplett aufzulösen und komplett einmal durch den Kakao zu ziehen und nochmal zu thematisieren auf einer Metaebene, das ist super. Ich bin total, Hölbach ist ein geiler Charakter. Und vor allem, weil die ganze Zeit die Liebe dazu drin steckt, ne? Ja. Zu all dem, zu all den komischen Figuren, zu all dem Kitsch, der in Oper steckt und so und der Melodramatik. Also es ist einfach ganz, ganz liebevolle Satire. Oder Satire ist vielleicht sogar zu viel gesagt. Das ist ja gar nicht Satire. Es ist eine Hommage? Ja, eine ironische Hommage. Eine ironische Hommage vielleicht. Es ist ja auch nicht nur Humor. Der Film fängt an und du sitzt neben mir und dann sehen wir die Adina und sie ist in diesem sehr übertriebenen Kostüm und du hast neben mir gelacht im Kino. Und ich dachte, okay, soll es eine Komödie sein? Weil ich weiß, dass Opa genauso manchmal aussieht, ne? Ja. Das muss, was wir da am Anfang sehen, das muss keine Satire sein. Opa sieht manchmal so aus. Ja. Und das ist auch okay. Also das muss man nicht witzig finden, ne? Sondern das kann man auch einfach sagen, ja, das gehört irgendwie dazu, dieser Prunk. Ja. Und dieser Film trägt es ganz lange mit sich, dass er lustige Momente hat, über die man auch wirklich lacht, aber gleichzeitig, er verarscht ja keine Opern, er nimmt die Opern sehr ernst. Aber er hat, glaube ich, trotzdem immer wieder diesen Meta-Kommentar von, okay, das ist jetzt moderne Inszenierungsweise, wie sie da das über Klo. Der Kloschüssel hängt und da irgendwie kotzen. Dann singt und es ist wirklich so, oh mein Gott. Gott, wie krass. Und dabei ist mir auch egal, ob Axel Ranisch, ich habe noch nie eine Inszenierung von ihm in der Oper gesehen, aber selbst wenn er das machen würde auch selbst, finde ich es dann umso lustiger und spannender, wenn man sich selbst noch ein kleines bisschen auf die Schippe nimmt. Ja. Ich glaube, Opern, die das machen, machen das auch teilweise. Ne? Also mittlerweile sind wir in so einer Postmoderne gelandet, dass wir auch irgendwie, dass alles irgendwie auch ironisch gebrochen sein kann. Definitiv. Also bezieht sich zumindest auf ziemlich viele Teile der Kunst, aber bei Oper können wir es nicht genau sagen. Ne? Es kann auch sein, dass die Oper noch 20 Jahre in der Vergangenheit lebt und das noch ernst meint. Vielleicht. Ich glaube es nicht. Aber auf jeden Fall, ja, der Film hat sehr viel Komisches. Der Film hat sehr viel von einer Komödie. Ja. Aber es ist keine, ich würde es nicht als Parodie und Satire bezeichnen, weil es dafür viel zu viel Liebe mitbringt. Und zwar nicht diese Liebe, die wir haben von Monty Python für Jesus, sondern die echte Liebe für das Große in der Kunst. Ja. Ich würde gerne ein Lexikon aufmachen. Oh, du willst ein Lexikon? Oh Gott. Also wir sind schon über eine Stunde. Ja. Flo, ne? Es wird ein Lexikon, aber bitte kein... Wir machen ein kurzes Lexikon. Okay. Liebes Publikum, das habe ich jetzt gesagt. Einfach nur, damit Johannes das Lexikon aufmacht. Und jetzt kann ich ihm sagen, ich habe hier für das Lexikon 5 Opern und 3 Filme liegen. Das muss man sehen. Lexikon. Orpheus, wir reden über den Orpheus-Mythos. Oh nein. Und das können wir wirklich kurz halten. Haben wir ja eigentlich schon gesagt, der Orpheus-Mythos ist grundsätzlich die Geschichte von Orpheus, der als Sohn einer Muse und eventuell auch von Apollon, man weiß es nicht genau, mit einer unglaublich schönen Stimme gesegnet war und mit einer tollen musischen Begabung. Mit seiner Lyra hat er alle verzaubert. Er hat wilde Tiere gezähmt, er hat Steine zum Weinen gebracht. Er war der beste Sänger überhaupt. Und das Tollste, im Gegensatz zu anderen Figuren der griechischen Mythologie, hat er damit nicht angegeben. Mhm. Es gibt so viele Geschichten wie heißt die Arachne? Die Urspinne, die damit angibt, dass sie besser spinnen kann als Hera und dann mit ihr in einem Wettbewerb ist und dann stellt Hera fest, oh Kacke, die kann wirklich besser spinnen und sie in eine Spinne verwandelt. Ich glaube, es liegt daran, dass er von 9 Musen aufgezogen wurde. 9 Frauen, die ihm jegliche Form von Angeberei entwöhnt haben. Vielleicht. Und er hat jeden Grund dazu gehabt. Ich meine, er war mit den Argonauten unterwegs und hat denen geholfen, das goldene Vlies zu fangen. Und er hat es irgendwie geschafft, alle zu besänftigen, die wütend auf ihn waren. Inklusive der Sirenen, ganz wichtig. Ja. Und er hat dann Eurydike geheiratet. Eine Nymphe, auf die auch Aristaios scharf war, nämlich der Gott des Olivenanbaus und der Jagd, der versucht hat, sie zu vergewaltigen, was halt Götter in der griechischen Mythologie oft gemacht haben, wenn sie eine Frau gesehen haben. Sie ist geflohen und wurde durch einen Schlangenbiss getötet. Ja, und dann ist Orpheus so am Boden und ein riesen Schmerzensschrei. Es lässt die Welt erzittern und er will es nicht hinnehmen. Er sagt, ich will meine Frau zurückhaben. Das war die große Liebe. Dann wird von außerhalb, mal vom Chor, mal von irgendwelchen Göttern wird gesagt, naja, versuch's doch. Geh doch mal in die Unterwelt. Und das macht er dann auch. Und genau, da stößt er auf Charon, den Fährmann, der über den Styx fährt und schafft es dem durch seinen Gesang das Boot abzuluxen. Er trifft auf den Höllenhund Kerberus mit seinen 3 Köpfen und schafft es den zum auch dazu zu bringen, dass er gezähmt ist mit seinem wunderschönen Gesang. Genau, es ist glaube ich. Harry Potter, ne? Ja, der dreiköpfige Hund, der durch Musik zum Schlafen gebracht wird. Und dann, aber bei Hades ist Schluss, ne? Hades ist so, das ist halt der Gott der Unterwelt. Fluthol in der römischen Mythologie. Mit Persephone zusammen? Genau, der total scharf auf Persephone ist und ihre Geschichte ist dann auch, dass sie in die Unterwelt geht dafür, dass Eurydike in die Oberwelt wieder darf. Und alle sind ergriffen. Ne? Ja. Also er kann es sogar in der Unterwelt schaffen, die Leute dort mit seiner Lyra, dass sie alle, sogar Sisyphos hört auf mit seinem Rollen. Alle sind bewegt. Ja. Und Hades ist aber so, dass er sagt, naja, ich bin ein Arsch, was Götter meistens sind in der Mythologie. Du darfst deine Frau mit in die Oberwelt holen, aber du darfst sie nicht angucken auf dem Weg und du darfst ihr nicht sagen, dass du sie nicht angucken darfst, aber du musst sie halt irgendwie dazu kriegen, mit nach oben zu gehen. Und das versucht dann natürlich, was soll er anderes machen, Orpheus auch. Und dann gibt es halt verschiedene Versionen der Geschichte. Manche sagen, sie war irgendwie so am Rumstolpern, deswegen hat er sich umgedreht. Manche sagen, Jupiter bzw. Zeus war wütend und hat einen Blitz nach unten geschickt, um ihn zu erschrecken. Manche sagen, Orpheus war einfach zu ängstlich und musste sich nochmal umdrehen. Ich kenne vor allem, dass sie gesagt hat, ich glaub dir nicht, dass du mich noch liebst. Yeah. Was, warum guckst du mich nicht an? Du kennst natürlich die misogyne Variante davon. Ja. War ja mal wieder klar, ne? Ja, auf jeden Fall dreht er sich um. Großer tragischer Moment. Aber kurz bevor sie draußen ist. Ja, sie haben es fast geschafft. Und da dreht er sich rum und deswegen muss sie für immer in der Unterwelt bleiben. Es gibt kein Happy End in der klassischen Mythologie. Bei den Opern wird es anders sein. Und er ist halt traurig und dann gibt es Geschichten, dass er sich, da gibt es auch unterschiedliche Geschichten. Mal wird er getötet irgendwann, lebt aber davor noch ein ganz nettes Leben. Mal begeht er Selbstmord, mal verfällt er in Agonie, mal erkennt er, dass das Leben ja doch vielleicht ganz lebenswert ist, auch ohne Frau. Die Mänaden reißen ihn in Stücke in einer Version und dann gibt es den abgeschlagenen Kopf, der weiterhin das Klagelied singt. Ja, das ist echt ein hartes Schicksal, ne? Manche sagen, das ganze Ding ist eigentlich so ein bisschen eine Jesus-Geschichte. Jesus, bevor es Jesus gab, weil auch Jesus in die Totenwelt hinabgestiegen ist und wieder in den Himmel entsteigen, während Jesus in den Himmel entsteigt und Orpheus geht auch zurück, aber naja, egal. Orpheus als klassische griechische antike Geschichte mit viel Tragik, war seit Beginn der Oper, im wahrsten Sinne des Wortes, ja. Teil von Oper. Mhm. Eine der ältesten Opern, die älteste erhaltene Oper aus dem Jahr 1600 von Jacopo Peri. Eurydice ist die älteste erhaltene Oper, ist eine Orpheus-Oper. Aber ich will auf ein paar andere eingehen. Und zwar, ich habe für jedes Jahrhundert eine. Moment. Wir haben ein Lexikon unter dem Vorwand aufgemacht, über Orpheus zu reden. Und jetzt geht es noch um andere Opern? Die Orpheus-Opern. Es gibt sehr viele Orpheus-Opern. Mhm, die bekannteste und älteste, nicht die älteste, aber die bekannteste alte, ist aus dem Jahr 1607 von Claudio Monteverdi. Ich habe reingehört. Nach dem Film Bock hatte, ich glaube, mein Sohn war total irritiert, dass ich eine Zeit lang morgens zum Frühstück keinen Rock oder Hip-Hop gehört habe, sondern Oper. Es ist schön. Es ist auch die mir am besten gefallen hat von den Opern, die ich reingehört habe. Oh, ich fand es wirklich schön. Von Claudio Monteverdi, L'Orfeo, wird teilweise als erste Oper der Geschichte angesehen und wird seit dem mittleren 20. Jahrhundert wieder oft gespielt. 5 Akte, es gibt ein Happy End. Yay! In dem Orpheus aber Eurydike nie mehr sehen wird. Er wird einfach überzeugt davon, dass das Leben trotzdem schön ist. Okay. Und gilt so als Übergang von der Renaissance zum Barock. Ich glaube, Monteverdi, jetzt bräuchten wir eine Opernexpertin oder einen Opernexperten, der uns mehr dazu sagen könnte. Mhm. Ich glaube, Monteverdi taucht in dem Film auf, genauso wie die zweite große bekannte Oper von über Orpheus von Christoph Willibald Gluck. Wir sind in Deutschland gelandet. Juhu. Orfeo et Eurydice. Auch mit einem Happy End, eine Reformoper. Frag mich nicht so, was das Reformelement ist. Irgendwas wurde anders gemacht im 18. Jahrhundert und er gilt als der Erste, der das gemacht hat. Gilt damit als Schöpfer von neuer Musik. Ist aber eine relativ düstere Oper, die trotzdem ein Happy End kriegt. Orpheus will sich erstechen am Schluss. Amor entreißt Orpheus den gezückten Dolch und erweckt Eurydike wieder zum Leben. Oh, yay. Deus ex machina. Toll. Aber offensichtlich vor allem eine für das Publikum gemacht. Ich glaube, Gluck wollte das eigentlich gar nicht so enden lassen, weil die Musik sonst relativ schwer und düster ist. Im 19. Jahrhundert wiederentdeckt, vor allem durch Wagner und Liszt und oft gespielt. 1791 von Haydn gab es eine Orpheus-Oper. L'anima del filosofo ossia Orfeo et Eurydice. Kein Happy End. Orpheus stirbt durch Gift. Und das war's dann. Mit einem sehr starken Chor. Das war's. Sehr bekannt. Das war auch das, was ich vom Namen her kannte, weil das hat mein Vater, glaube ich, auch gehört. 19. Jahrhundert, Jacques Offenbach. Orphée en Enfer. Eine Operette, Orpheus in der Unterwelt im Deutschen, die eine komplette Parodie auf die ganze Geschichte ist. Und zwar deutlich mehr Parodie-Persiflage als dieser Film. Weil es geht darum, dass Orpheus eigentlich gar keinen Bock hat, seine Eurydike zu retten. Oh. Weil er in eine andere verliebt ist. Und dann gibt es aber die öffentliche Meinung, die ganze Zeit da rumläuft. Und die singen die ganze Zeit und sagen, du musst jetzt in die Unterwelt. Los, los. Das berühmt für die für das Galopp Infernal. Ein Stück, das jeder kennt, der auch diese Oper, selbst wenn man diese Oper nicht kennt, und zwar ist das die Clownmusik. Das ist die Clownmusik. Schreib's bitte auf. Ja, das ist der Galopp Infernal. Das kommt in die Shownotes. Und das waren schon die Opern. Habe ich die Opern? Ja, ich habe die Opern alle durch. Ich würde gerne noch 3 Filme erwähnen. Dann sind wir durch. Hey, es ist ein kurzer Lexikon-Eintrag. Wir haben bei einer Stunde angefangen. Du hast das Lexikon für mich aufgemacht. Du bist 17 Minuten haben wir schon. Quatsch. Ja. Nein? Wirklich? Okay. Nein, wir haben 10 Minuten wahrscheinlich. Filmklassiker. Großer Filmklassiker. 1949 von Jean Cocteau. Orpheus. Der die Handlung in die Gegenwart verlebt. In die Gegenwart verlegt und der als einer der großen mythischen, surrealen Filme der Filmgeschichte gilt. 1959 gab es von Marcel Camus eine Oper, die hieß einen Opernfilm, Orfeu Negro, der die Geschichte nach Brasilien verlegt und in der Gegenwart spielt, also in der damaligen Gegenwart, zur Zeit des Karnevals von Rio und mit vielen Laiendarstellern gedreht und ich kenne den Film genauso wenig wie den Orpheus-Film von Jean Cocteau und ich will beide sehen. Okay. Du bist voll angefixt, wa? Ich bin voll angefixt, aber ich bin tatsächlich mehr von Oper angefixt als von diesen Filmen. Also ich hab wirklich viel Opernmusik gehört, nachdem ich diesen Orpheus gesehen habe. Oh, ich find's geil. Oh, wie großartig. Und den dritten Film, den ich noch kurz erwähnen möchte, weil ich damit so eine persönliche Verbindung habe. Dieser Film ist nicht die erste Verweiblichung unseres Orpheus. Es gibt von 2020 nur 2 Jahre zuvor einen Orphea-Film von Alexander Kluge und Carven. Alexander Kluge, großer deutscher Regisseur vom Neuen Deutschen Film, und Carven, ein südamerikanischer Regisseur, haben einen Film gemacht, der allerdings wenig sich auf die Oper bezieht und mehr auf den Mythos an und für sich und der die Geschichte von Orphea erzählt, die ihren Eurydikus aus der Unterwelt retten muss. Und die Unterwelt sind so die Slums in Südamerika. Oh, okay. Und das Ganze aber sehr surreal und sehr, sehr akademisch und sehr, sehr durcheinander inszeniert. Also nochmal, also wenn ihr diesen Film anstrengend findet, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass man diesen Film anstrengend findet. Um Gottes Willen. Auch hier ist es nochmal ein gutes Stück abstrakter und surrealer und auch akademischer. Hm. Johannes, du darfst das Lexikon zumachen. Danke dir. Das war Das muss man sehen, Lexikon. Und ja, wie wir gerade gehört haben, von dem Orpheus-Mythos ist in dem Film wirklich nicht viel mehr übrig. Dafür anscheinend ganz viele andere Mythen und Opernreferenzen, die ich leider nicht gesehen habe. Ja, oder Dinge, die sich so anfühlen, als wären sie Mythen, die vielleicht gar keine sind. Vielleicht hat uns Axel Ranisch einfach auch etwas untergeschoben, was gar nicht wirklich irgendwo nochmal Roots hat. Das Tolle ist, ich kann diesen Film als Banause beurteilen, ne? Und ich kann sagen, ich kann mir total gut vorstellen, dass jemand, der Opernexperte ist, diesen Film sieht und sagt, und da ist die Referenz und da ist die Referenz. So wie es mir geht, wenn ich einen Film sehe über Horror oder so, wo viele Referenzen drin sind, wie Scream, über den wir vor kurzem geredet haben. Weißt du, was das Problem ist? Ich habe mit Leuten geredet, die Opern kennen und Liebhaber sind. Die sind nicht so begeistert. Oh, nein! Nicht alle nicht. Aber es gibt wirklich Stimmen von Leuten, die sagen, es stimmt alles nicht und ist alles nicht akkurat und ist alles irgendwie nicht so. Und ich denke die ganze Zeit, ihr habt den Film nicht verstanden. Es stimmt nicht, es ist nicht akkurat. Ich wollte nämlich jetzt mein Urteil als Banause geben und sagen, das ist so ein perfekter Heißmacher auf die Welt der Oper. Absolut. Du guckst diesen Film als jemand, der keine Ahnung von Opern hat und denkst, ich will mehr davon hören, ich will mehr davon sehen, ich will mehr davon wissen. Absolut, volle Kanne. Und ich verstehe nicht, wieso man so einen spielerischen Film dann kaputt machen muss. Finde ich total dämlich. Es geht doch darum, Oper irgendwie erlebbar und lebendig irgendwie darzustellen, sodass ich Lust drauf bekomme, wie du jetzt. Ja. Weißt du, was das Problem sein könnte? Ohne in der Szene unterwegs zu sein, vielleicht sind Opernfans genauso schlimme Gatekeeper wie Metal-Fans. Ja, vielleicht natürlich. Ist das Problem. Das ist halt bei Communities so oft. Als in Stranger Things, der letzten Staffel, Master of Puppets gespielt wurde von Metallica. Ja, okay. Metal, großer Metal-Song. Das hat plötzlich wieder getrendet, genauso wie der Song von Kate Bush, der gespielt wurde. Okay. Auf jeden Fall haben ganz viele plötzlich wieder Metallica gehört. Das Lied war ganz weit oben. Hm. Und dann haben so ein paar Metallica-Fans gesagt, das sind ja keine richtigen Fans, die das jetzt hören. Die haben ja gar keine Ahnung davon und sich darüber aufgeregt. Und du denkst so, what the fuck? Freu dich doch, dass die Musik, die du magst, plötzlich auch von anderen Leuten gemocht wird. Ja. Was versuchst du hier zu verteidigen? Was für eine komische Mauer willst du hier aufziehen? Ja, genau. Ich kann mir vorstellen, dass Opernfans auch so sind. Oder also nicht generell alle Opernfans, aber viele. Ja, kann ich mir auch vorstellen. Darf ich noch eine kleine Interpretation zum Schluss reinbringen, die dir wieder nicht gefallen könnte, weil das dann viel zu viel wieder Realität drin ist? Bitte. Ich glaube, sie kann von Anfang an eigentlich gar nicht singen. Das passiert alles in ihrem Kopf. Und sie muss ihre Stimme abgeben in ihrer Fantasie, damit sie wieder eine neue Beziehung anfangen kann in der Realität. Also sie muss sich sozusagen verabschieden von ihrer Welt, die sie sich im Kopf zusammenbaut. Und dazu gehört ihre Stimme, ihre Krasse, um wieder Roots in der Realität zu finden. Ja, sehe ich, ich sehe, was du machen willst. Aber ich bin überhaupt nicht deiner Meinung. Es ist einfach, das Magische ist mir zu wichtig in diesem Film. Ja, und auch das Eskapistische. Ich glaube auch, es ist meiner Meinung nach kein Film, wo man irgendwie versuchen sollte, durch große Interpretationen und das Ganze in einen Rahmen zu pressen, dem irgendwie einen tieferen Sinn zu geben, weil, um das mal so jetzt sehr hart zu sagen, dieser Film, die Sinnlehre in diesem Film macht ihn halt so fantastisch, weil es eben vor allem darum geht, dass es pure Lebensfreude ist, auf Zilleloy gepresst. Was ich aber gut finde, ist, dass der Film das theoretisch anbietet. Ja, auf jeden Fall. Das heißt, auch Zuschauer, die das dringend brauchen. Du darfst auf jeden Fall der Sesselpooper sein, wenn du magst. Danke, Flor. So, habe ich das auch einmal untergebracht. Sehr schön. Haben wir noch irgendwas, wo wir uns drüber auslassen wollen, was wir ganz toll finden? Ich finde die Choreografien, ich finde die Musik ganz toll. Unsere Nele singt unglaublich gut. Sie legen nicht viel Wert darauf, dass man sieht, dass sie singt, weil natürlich haben sie Tracks drunter gelegt und nicht live on set alles aufgenommen. Weiß nicht, ob sie es hier und da gemacht haben, aber eigentlich sieht man, dass sie nicht immer live singt. Das sieht man ihrem Körper einfach an. Aber ist das schlimm? Ist das nicht schlimm? Ich weiß es nicht. Ich bin, das Krasse ist ja, ich bin echt kein Opernfan und mich hat keine einzige von diesen Gesangsnummern gestört. Ich war dagegen dann nochmal so richtig komplett entzückt, als ich gemerkt habe, dass sogar das Konzept Oper aufgebrochen wird, wenn wir nämlich eine astreine Las Vegas Musical-Nummer haben. Ja. Wenn Hölbach in dieser Badewanne liegt und dann super. Haben wir den Typen, den Christian Steffen, der Hardy Schwetter, der irgendwie diese Elvis-Nummer macht, diese Las Vegas-Nummer. Und dann haben wir einfach mal nochmal so ein sauberes Musical, auch wieder geil in die Handlung eingeführt, wenn sie dann reinkommt und Hölbach stellt das Ensemble vor und sagt, die haben übrigens gerade für mich gesungen. absurd. Es ist so viel Freude an diesen musikalischen Interludien drin, egal ob durch den Tanz oder durch den Gesang. Ich war einfach begeistert, ohne dass ich auch nur im geringsten Fan von dieser Musik wäre, von dieser Art von Musik. Ja. Beziehungsweise jetzt vielleicht schon. Jetzt vielleicht schon, aber ich kenne mich zu wenig aus, damit um mich als Fan zu bezeichnen. Ich werde auf jeden Fall noch ein bisschen, das Monteverdi-Ding, das habe ich jetzt ein paar Mal laufen gehabt, die letzten Tage. Okay. Das muss ich nochmal am Stück hören und vielleicht mich dann doch auch nochmal ein bisschen mehr damit auseinandersetzen, was da in der Handlung gerade passiert, was ich da höre. Ja. Aber ich befürchte ein bisschen, es ist so wie oft, wenn ich von der Oper kurz so angetippt werde, dass ich sie dann doch irgendwann wieder zur Seite schiebe. Ja, okay. Aber solange sie tippt, werde ich versuchen, ihr Rufen zu erwidern. Okay. Ich hätte noch eine Sache. Ich hätte wahnsinnig gerne gehabt, dass der Film nicht digital, sondern auf analog gedreht worden wäre. Ich finde, der Film sieht an manchen Stellen zu digital aus. Aber das ist so eine krümelkackerische Sache von mir als Kameramann, dass ich denke, das wäre so schön, wenn er noch mehr analoges Feeling hätte. Weil all das sind alles alte Themen, das sind alles Sachen, die eine kulturhistorische Schwere theoretisch mit sich tragen, warum diese digitalen Digitalität ist schade. Vielleicht ist gerade die Leichtigkeit auch ganz nett, die er mit reinbringt. Weil, ich finde nicht, dass es Leichtigkeit mit reinbringt, die Digitalität. Okay, weil ich finde, den Film muss man also der Film trägt einen riesigen Rucksack an Kulturgeschichte mit sich rum. Ja, aber es ist alles so scharf und so. Ja, ich weiß, was du meinst. Ja. Ja, ja. Hat mich nicht gestört. Ja, wird niemanden stören. Es war bloß so mein Gedanke. Während des Films habe ich gedacht, wie schön, wenn das jetzt noch wäre, wenn das jetzt noch so analoger Film wäre. Ach. Im Gegensatz überlege ich gerade, ob die Gefahr bestünde, dass er dann ein bisschen prätentiöser wirken würde, weil er sich plötzlich ein bisschen ernster nimmt. Ja, das kann natürlich sein. Ich weiß nicht. Ja. Vielleicht bin ich prätentiös an der Stelle. Naja, es ist ja auch ein bisschen prätentiöser Film. Das kann man nicht ganz abstreiten. Es ist eine Liebeserklärung an die Oper von einem Opernregisseur in Zusammenarbeit mit der Bayerischen Staatsoper und lauter Opernmenschen. Ja. Das ist auch ein bisschen prätentiös. Aber was soll's. Genau. Okay, wollen wir in unsere Top 3 reingehen? Bitte. Unsere Top 3. Spontan, nachdem wir den Film geguckt haben, ist es nämlich diesmal so gewesen, dass wir zusammen im Kino waren, Plor und ich, wir haben den Film zusammen gesehen und wir standen danach vorm Kino und haben uns verkniffen, darüber gleich zu reden. Weil wir natürlich hier im Podcast alles gleich, wir wollen uns das erste Mal im Podcast darüber unterhalten, sonst haben wir schon alles vorweggenommen für uns. Wir schaffen das eigentlich mal ganz gut, ne? Dass wir wirklich komplett mit geschlossenen Karten spielen und dann erst während wir die Episode aufnehmen, wird für den jeweils anderen klar, wie der andere die den Film überhaupt fand. Und ich habe so geschwitzt, Blor, und du warst eine Woche krank. Das heißt, wir haben jetzt noch eine Weile gebraucht und ich habe so geschwitzt, ob du diesen Film jetzt gut findest oder nicht. Und du hast mich so ins Messer laufen lassen mit manchen, also ich habe dich ja zwischendurch versucht, so ein bisschen zu lesen, aber es naja. Ich habe gleich danach gesagt, wir brauchen eine Top 3 andere Künste quasi in Filmen, also filmferne Künste, die in Filmen verwurstet werden. Was ich spannend finde, das ist das, was ich vorhin schon gesagt hatte, so dieses Gesamtkunstwerk, was auch tatsächlich spannenderweise Wagner stark nach vorne gebracht hat. Dieses Wort Gesamtkunstwerk ist stark von Wagner geprägt, der, willst du jetzt einen Nazi-Vergleich bringen? Nee, oh shit, ich glaube, wir haben uns missverstanden. Ich hatte, normalerweise schreiben wir uns das, aber diesmal haben wir es uns quasi gegenseitig zugerufen. Ich habe verstanden, Filme, die sich so weit wie möglich vom Medium Film entfernen. Das heißt, ich habe gar keine anderen Künste, sondern andere Erlebnishorizonte, die in Filmen auftauchen, benutzt. Ja, okay. Also meine Top 3 wird sehr anders aussehen als deine Top 3, aber red weiter, bitte. Okay. Und ausgerechnet Wagner hat eben dieses Wort Gesamtkunstwerk Kunstwerk für die Oper stark angewendet. Er hat gesagt, Oper ist etwas, was wir heute für einen Film in Anspruch nehmen würden, nämlich ein Gesamtkunstwerk aus verschiedenen Künsten. Also Kostüm, Beleuchtung, die ganzen Kulissen, die Sänger, die Musiker und so weiter. Weswegen glaube ich auch, Film heutzutage so wahnsinnig viele Leute anspricht, viel mehr als alle anderen Künste, weil es im Grunde ein Gesamtkunstwerk aus allen möglichen Künsten ist. Und ich finde es spannend, was passiert mit dem Film, wenn er eine Kunstrichtung mit reinnimmt, die sonst in Filmen nicht so Beachtung findet oder nicht so stark mit eingehoben wird. Und du hast es alles missverstanden und hast völlig eine andere Liste. Ja, aber ich glaube, unsere Listen treffen sich auch irgendwie. Okay. Also ich hab das so verstanden, weil dieser Film hat sich teilweise angefühlt für mich als Zuschauer wie eine Oper, der ich beiwohne. Ja. Und dann dachte ich, okay, du willst eigentlich was, wo sich für mich als Rezipient das Filmerlebnis nicht anfühlt wie ein Filmerlebnis, sondern wie irgendwas anderes. Und da habe ich als Platz 3 habe ich genommen, wir haben auch über diesen Film geredet vor einiger Zeit, letztes Jahr im Marienbad, der sich mehr anfühlt wie ein Gottesdienst als wie ein Film. Oh, sehr gut, Plor. Verdammt. Das ist der Weg und den schlage ich auch bei den anderen. Sehr gut. Singen ein. Letztes Jahr im Marienbad aus dem Jahr 1961 von Alain René, einer der Außenseiter der Nouvelle Vague, die sowieso schon Außenseiter-Kino war, der sehr surreale, sehr abstrakte Filme gemacht hat. Und in letztes Jahr in Marienbad haben wir eigentlich nur Kamerafahrten durch Hotelräume begleitet von Orgelmusik und der Stimme eines Mannes, der sich mit einer Frau unterhält und sie davon zu überzeugen versucht, dass sie irgendwann mal sich im letzten Jahr an diesem Ort getroffen haben und daraus entspinnt eine Diskussion. Das Ganze fühlt sich unglaublich schwer und transzendental an. Faszinierender, merkwürdiger Film. Aber stimmt, also Gottesdienst ist ein gutes Stichwort, ja, absolut. Okay, sehr spannend. Ich bin gespannt auf die anderen Platzierungen, die du hast. Oh mein Gott. Okay, ich habe auf meinem Platz 3 Roy Andersson. Oh, ja. Eine Taube sitzt auf einem Zweig und denkt über das Leben nach, den wir auch gemeinsam besprochen haben, der einfach mir das Gefühl vermittelt, ich bin eigentlich in einer Ausstellung. Einfach wirklich Fotografien, klar gesetzte Bilder. Es bewegen sich zwar Leute in diesen Bildern, aber eigentlich hast du eine große Komposition, eine Fotografie, die einfach von sich aus sehr, sehr künstlerisch und ein bisschen deprimierend ist immer. Und sehr statisch sich anfühlt. Sehr statisch, genau. Und deswegen auch Fotografie, ne? So, eigentlich bist du in der Ausstellung von Fotografien. Ja, sehr gut. Cool. Also, aber auch weil auf der Handlungsebene eigentlich nicht viel passiert, ne? Es sind bloß diese kleinen Situationen, die aneinander, das sind so wie so kleine Vignetten. Und da treffen sich unsere Listen irgendwie. Also, ich habe ihn nicht drin, aber ich hatte überlegt, ihn raufzunehmen. Und das ist ja das, was dann auch oft passiert, wenn du andere Künste sehr stark in den Vordergrund spielst bei Filmen, dass du dann auch eine ganz andere Form von Erleben schaffst beim Publikum. Ja. Ja. Mein Platz 2 macht das, indem es Film als Drogentrip inszeniert, kaum noch irgendwas von Wirklichkeit in sich trägt. Es gibt viele Filme, die das machen. Ich habe einen genommen, über den haben wir noch nicht geredet. Fata Morgana von Werner Herzog aus dem Jahr 1971. Es ist eine Doku, ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Es ist ein Film, also Herzog selbst hat gesagt, er will einen Science-Fiction-Film machen. Aber es ist eigentlich kein Science-Fiction-Film, sondern es sind so dokumentarische Bilder aus der Wüste. Und dann werden irgendwie so metaphysische, esoterische Sachen gesagt und wir sehen einfach nur diese Bilderwelten. Und ich weiß auch nicht, ob ich den Film mal nüchtern gesehen habe. Vielleicht müsste ich den auch irgendwie nochmal draufpacken, weil ich weiß auch nicht mehr, ob ich den gut finde. Aber es ist irgendwie ein ganz eigenes Erlebnis von Film mit dieser Stimme, die, es ist nicht Werner Herzog selbst, das ist eine Stimme, die ich eigentlich immer ziemlich anstrengend finde, wenn er redet, weil er so sehr, sehr langsam redet. Ja. Die dann irgendwas erzählt und man weiß nicht genau, wo man sich befindet, was da passiert. Und es geht aber um alles, um die Schöpfung, um die Welt, um die Zukunft und das Vergangene. Und man ist irgendwie in so einer Art Rausch gefangen. Auf jeden Fall nicht mehr viel Film vom Gefühl her. Okay. Mein Platz 2 ist Loving Vincent. Kunst! Ein Film über Vincent van Gogh, der mit den Bildern von Vincent van Gogh erzählt. Es ist so ein impressionistischer Zeichentrickstil, ne? Es ist nicht wirklich Zeichentrick, sondern es ist halt sein seine Bilder bloß eben weiter gesponnen durch Maler, die tatsächlich physisch einen nächsten Frame auf eine Leinwand gemalt haben. Also im Grunde Starry Night genommen und dann geguckt, was passiert denn, wenn Starry Night sich bewegen würde. Und das nicht mit KI oder mit Computer, sondern einfach wirklich der Maler hat sich hingesetzt und das nächste Bild gemalt. Wie im Film 12 Frames per Second oder sowas. Ja. Ja, total krass. Habe ich noch nicht gesehen, aber wir haben schon mal drüber geredet, ne? Und ja. Wir hatten auch schon, wir waren, glaube ich, dreimal ganz kurz davor, dass du ihn mir gegeben hättest als Aufgabe. Ja, aber ich finde, der Film ist als Film gar nicht wirklich so gut. Ich finde das Konzept total geil, aber so erzählerisch lässt ein bisschen zu wünschen übrig, finde ich. Okay. Mein Platz 1, ich habe ihn vorhin schon erwähnt bei der großen Orpheus-Lexikon-Retrospektive, die nur halb so lang ist, wie sie eigentlich sein sollte, weil Johannes die ganze Zeit auf die Uhr gezeigt hat. Off-Air von Alexander Kluge. Okay. Und stellvertretend für alle Alexander Kluge-Filme, für die meisten zumindest, die er gedreht hat, vor allem seit den 80ern, der sich mehr anfühlt wie ein Mosaik als wie ein geschlossener Film. Alexander Kluge mischt in seinen Filmen Spielszenen mit Interviewszenen, mit Fake-Interviewszenen, mit musikalischen Einlagen und dann teilweise auch so mit Texttafeln, die dann auch mal 2 Minuten ablaufen, während Musik im Hintergrund zu hören ist. Mhm. Und das Ganze fühlt sich so sehr mosaikhaft an. Yeah. Und kommt meiner Meinung nach auch dem Gedanken, so ein Gesamtkunstwerk zu schaffen, sehr nah, weil, was ja auch irgendwie verständlich ist, bei Filmen als Gesamtkunstwerk wird oft Text nicht mitgedacht. Ja. Weil ja gesagt wird, hey, das Show, don't tell. Ja. Und erst recht Show, don't write. Mm. Und das ist ganz spannend, bei Kluge auch mal zu sehen, dass du wirklich Texte hast, die du liest auf der Leinwand. Okay. Und dass du auch wirklich mal 3 Minuten mit Lesen beschäftigt bist. Wow. Okay, krass. Hoi. Wie bei Hexern. Hexan, bist du auch ziemlich viel mit Lesen beschäftigt. Das zählt nicht, weil das ein Stummfilm ist. Aber stimmt, der hat auch für einen Stummfilm echt lange Texte. Ja, wirklich. Ne? Ja. Okay, mein Platz 1 ist, du wirst mich steinigen dafür. Es ist einfach nur French Dispatch von Wes Anderson. Weil der hat so viel, also das eine große Thema, was er abhandelt, ist halt wirklich eigentlich der New Yorker, der als Zeitung, er hat im Grunde eine verfilmte Kolumne, also nicht eine, sondern viele. Und die Geschichten, die erzählt werden, haben nicht viel miteinander zu tun. Aber es fühlt sich tatsächlich, und das finde ich wahnsinnig toll, an, wie als wenn ich eine Zeitung aufschlagen würde, wo unterschiedliche Menschen unterschiedliche Themen als Kolumnen behandeln. Mm. Das finde ich ganz toll. Ich finde Gedanken toll und ich weiß, dass du das als das große Kondensat von Wes Anderson siehst und dass es ein bisschen rüber auch ist für dich inzwischen auch ausgelutscht, dieses Konzept. Aber ich finde diese Idee, Zeitungskolumnen zu verfilmen und eine Liebeserklärung daran zu bringen und das Ganze ein bisschen zu verknüpfen mit einer kleinen Story von diesen Writern in diesem Verlagshaus, ich finde es ganz toll. Ich glaube, mit der Grundidee habe ich überhaupt kein Problem. Also ich finde die Idee auch total süß und cool, so eine Liebeserklärung an die Publikation, an das Genre des Publizistischen zu schreiben. Was mich bei Anderson halt einfach nervt, ist der Stil, der immer derselbe ist. Der hat einen neuen Film gemacht, ne? Der kommt jetzt in die Kinos. Asteroid City. Ich habe ihn schon gesehen und ich finde ihn großartig. Natürlich findest du ihn großartig. Und gibt es irgendeinen Schauspieler in Hollywood, der nicht in diesem Film mitspielt? Es gibt keinen einzigen berühmten Menschen darin und der hat einen völlig anderen Stil. Das ist so witzig. Beim Cast von Wes Anderson Filmen solltest du eigentlich nicht aufschreiben, wer mitspielt, sondern wer nicht mitspielt. Das wäre eine kürzere Liste. Tom Hanks, Edward Norton, Adrian Brody, yep. Ryan Cranston, yep. Scarlett Johansson, yep. Jason Schwartzman. Oh, Wes. Das ist einer der Filmemacher, wo man sagt, als Schauspieler, wenn du ein Angebot bekommst, bei dem mitzuspielen, für $0, meinetwegen. Du tust es, auf jeden Fall. Und ich kann mir vorstellen, dass der nicht die Gagen zahlen kann, die irgendjemand von denen normalerweise bekommen würde. Und das ist echt krass. Und die haben alle, sagt sofort jeder Ja bei Wes Anderson. Und fandst du ihn besser als French Dispatch? Nee. Aber also French Dispatch ist großartig, ist einfach, ich glaube, einer der besten Filme, auch einer aller meiner absoluten Lieblingsfilme aller Zeiten. Oh, krass, okay. Und Asteroid City ist toll, aber kann nicht ganz mithalten. Mhm. Aber ist wieder ein typischer Anderson. Ne? Das ist ein sehr typischer Wes Anderson, natürlich. Okay. Aber er hat auch so mehrere Ebenen, also er hat so eine Theaterebene, auf der Theaterebene wird ein Film erzählt und dann springt er so ein bisschen hin und her. Mhm. Ist toll, ist wirklich sehenswert. Sehr viele Menschen, die im Zentrum des Bildes stehen. Vorgemusterten Tapeten. Vorgemusterten Tapeten, ja. Er hat wirklich tolle Bilder wieder dabei. Der Schwachpunkt bei diesem Film ist so ein bisschen, dass die Wes Anderson ist nicht gut darin, Emotionen wirklich realistisch zu erzählen und einem wirklich nahe zu gehen. Dazu ist er zu formalistisch. Ja, ja. Und das ist so ein bisschen das Ding. Und das kommt in diesem Film ein bisschen zum Tragen und deswegen kleiner Minuspunkt. Aber er hat einen ganz großartigen Außerirdischen drin. Okay. Machen wir unsere Top 3 zu? Na gut, okay. Das war unsere Top 3. So, sehr schön. Dann haben wir noch irgendwas zu diesem Film zu sagen? Wollen wir noch irgendwie, bevor wir ins Fazit kommen, hast du noch gemerkt, oh ja, ich muss ja noch unbedingt das dazu reinwerfen? Lass mich einmal kurz durchgehen. Meine Notizen sind so ein bisschen durcheinander, weil wir waren halt im Kino und da kann man nicht gut nochmal durch den Film durchgehen. Ja, ja, danach. Genau. Ich habe einmal wirklich fett gemacht, dass ich diesen Auftritt von Levi Sekabane total toll fand, dass das im Zusammenspiel mit dem Tanz von Kolja, dass das eine wirklich wunderschöne Szene war. Ja. Und sonst habe ich ganz, ganz oft Ausrufezeichen, tolle Musik, tolle Art Musik einzuweben in den Film. Ja. Ach, wie schön. Ich glaube, der hatte wirklich Spaß daran, diesen Film zu machen. Ah, ich finde es wirklich schön. Ich freue mich jedes Mal, wenn ein Film eine Liebeserklärung an die Kunst bringt. Ja. Und ob das jetzt selbstreferenziell ist, auf den Film bezogen oder ob es auf eine andere Kunstrichtung wie die Oper ist. Wenn das so durchkommt und wenn man wirklich die Leidenschaft spürt, dann lasse ich mich wahnsinnig gerne anstecken. Ja. Und er hat es einfach wundervoll gemacht. Ganz, ganz, ganz, ganz toll. Vielen Dank, Axel Ranisch, für diesen Film. Auf jeden Fall vielen Dank. Total, genau, absolut ansteckende Begeisterung. Das trifft es ziemlich gut. Ja. So als Gesamturteil zu diesem Film. Ja. Vielen Dank, dass du dir diesen Film angeguckt hast. Ja, vielen Dank, dass du ihn mir gezeigt hast. Und vielen Dank euch da draußen, dass ihr uns beim Spoilern zugehört habt und dass ihr jede Episode hört, die wir rausbringen. Wenn ihr wissen wollt, was wir nächste Woche besprechen, dann kriegt Johannes nämlich eine Aufgabe von mir. Oh, ich bin gespannt. Dann bleibt dran. Das gibt's nach dem Outro. Johannes wird davor nochmal eine Puccini-Oper zum Besten geben. Und ansonsten, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Guckt euch den Film an, euch eine schöne Woche und wir sehen uns, hören uns. Backstreet's back, alright! Das war die Puccini-Oper. Blor, wir haben einen Brief bekommen. Post! Ja, lies vor! Warum habe ich gesagt Brief bekommen? Wir haben keinen ein Leserbrief oder einen Leserinnenbrief. Ans Postfach 2023, genau. Und wir werden ihn voller Gänze vorlesen. Also Johannes wird lesen. Ja, er kam über Instagram rein, der berühmte Postdienstleister von Samira. Samira schreibt, hey ihr, ich habe vor ein paar Wochen euren Podcast entdeckt und möchte euch erstmal dickes Lob, Kompliment, bla bla bla, dieses ganze Ding. Nein, das Schönste lässt die jetzt weg. Okay, sie fühlt sich immer super von uns unterhalten und hat sich sogar überzeugen lassen, Simon Like It Hot eine dritte Chance ja, zu geben. Ja, das musste ich auf jeden Fall erwähnen. Ne? Ja, das stimmt natürlich. Sie hat mit 16 und mit 18 mal versucht, den zu sehen und hat dann wieder abgeschaltet. Es hat sich wohl gelohnt, ihn nochmal zu gucken. Na Mensch, sowas. Herzlichen Glückwunsch, Samira. Du hast ihn gesehen. Gott sei Dank. Der Hauptgrund, aus dem ich euch schreibe, ist aber, dass ihr ja immer mal wieder sagt, dass man euch auch Vorschläge schicken kann. Ja, genau. Sehr gut. Macht das zuhauf. Und da ist mir aufgefallen, dass es in der deutschen Podcast-Landschaft so gut wie keine Besprechungen zu Filmen von Pietro Almodovar gibt. Fände ich ziemlich cool, wenn ihr euch für den Podcast irgendwann mal was von ihm ansehen könntet. Meine Favoriten sind La Mala Educación. Hat sich das richtig ausgesprochen? Ich habe keine Ahnung. Das Gesetz der Begierde und Frauen am Rande des Nervenzusammenbruchs und die Haut, in der ich wohne. Liebe Grüße und nochmal danke für die gute Unterhaltung, Samira. Finde ich voll gut, weil ich glaube, also ich hatte es immer so ein bisschen auf dem Schirm, dass wir eigentlich mal über einen Almodovar reden müssten. Problem ist, ich bin nicht der größte Almodovar-Fan. Also es gibt Filme von ihm, die ich total liebe. Er hat richtig fantastische Filme gemacht. Ja. Ich glaube, er ist manchmal so Hit or Miss, glaube ich. Ich weiß es nicht, aber dann lass uns doch einen Film nehmen, den ich noch nicht gesehen habe. Den du noch nicht gesehen hast? Ja, weil... Ja, dann müssen wir den Unbekanntesten nehmen, oder was? Oder ich habe also das Gesetz der Begierde und La Mala Educación habe ich von den Filmen, die sie genannt hat, nicht gesehen. Frauen am Rande des Nervenzusammenbruchs und ja, in der ich wohne, habe ich gesehen. Das heißt, wir nehmen einfach den ersten, den sie nennt, La Mala Educación. Okay, gut, dann gucken wir La Mala... Du kennst ihn auch nicht, ne? Educación. Nein, keine Ahnung. Ich ehrlich gesagt, ich habe noch nicht einen einzigen Film von Almodóvar gesehen. Also insofern... Großartig, dann haben wir das abgehandelt. Wir haben nächste Woche Überraschungsei für mich und Johannes. Yay. Für uns beide. Wir wissen nicht, was für einen Film wir besprechen. Und wir werden sehen, ob das ein Film ist, der das Prädikat Muss man sehen verdient. Sehr schön. Samira, vielen Dank. Ja, danke Samira. Und an alle euch da draußen, lasst euch das ein Beispiel sein. Wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Bis dann, ciao.